Willkommen bei Moralpathologie, dem Podcast mit dem besten Witzemix aus den 80ern, 90ern und den tollsten Späßen von heute. Ich bin Roger und mit dabei ist Tim. Tim. Becker. Hallo. Ja, Henrik und Henning auch. Henrik, ich bin so alleine. Becker ist vor 2 Monaten weggezogen. Und jetzt hat die ganze Mannschaft das sinkende Humoralfloß verlassen. Das Schiff heißt in dem Fall natürlich Tübingen. Wir sind ja, das macht mich jetzt in dem Bild zum Captain des sinkenden Schiffs. Damit bin ich der Captain von Tübingen. Der sinkende Stocherkahn. Ja, genau, der sinkende Stocherkahn. Ja, ich bin ja Frauen und Kinder, weil ich bin zuerst gegangen. Stimmt. Naja, wir brauchen auch eigentlich gar keinen Captain mehr hier in Tübingen, weil wenn man sich die Äußerungen unseres Oberbürgermeisters zu der Flüchtlingskrise, das Wort, das wir heute ganz oft sagen wollen im Podcast, anguckt, sieht man, dass ich mich über kurz oder lang in die Stadtpolitik verabschieden muss. Aber natürlich nicht für die Assis von der Partei, weil die waren letztens im Schlosscafé und die sind scheiße. Liegt wahrscheinlich am Schlosscafé. Ja, das... Nee. Ich wollte nicht über die herziehen, aber ich hatte, als die da waren, die haben so genervt, wollte ich gleich direkt nach der Schicht twittern, wie doof die sind. Und dann haben die so viel Trinkgeld gegeben, dass ich dachte, okay, ihr habt Glück gehabt. Ah, noch in letzter Sekunde gerettet. Ich bin aber nicht käuflich als Oberbürgermeister, das wollte ich nur sagen. Ich trete jetzt an wie Kanye. Nur als Servicetyp bist du bestechbar. Ja, ist viel passiert. Kanye ist ja auch jetzt Präsident. Ja. Wir haben so lange nicht aufgenommen. Ja, überraschend, Quereinsteiger. Lieber Kanye West als Donald Trump. Stimmt. Außerdem, der andere Fun Fact ist ja, dass mit Becker ist natürlich auch Merlin jetzt aus Tübingen weg. Das heißt, Uncommon Taste ist kein Tübinger Podcast mehr. Das heißt, wir sind wieder der einzige Tübinger Podcast. Yeah. Also, das ist aber echt ganz schön schwer, das noch als Tübinger Podcast zu zeichnen. Der einzige. Der erste und einzige. Ein Tübingen gemixter Podcast, kann man sagen. Ich würde sagen, wir könnten uns vielleicht... bisschen drauf einigen, wir vermischen so die Lagen, wo wir sind und sagen, wir sind der skeptische Podcast aus Münster. Der Jacke-Podcast aus Gölle. Ich glaube, wir sind der nicht-ostdeutsche Podcast aus Deutschland. Ich wohne im Osten, ne? Ja. Ach so, echt? Ja. Direkt an der Dann Mauer. Sind wir der inklusive Podcast Deutschlands, der erste und einzige. Ich wohne sogar im Plattenbau. Ja. Was? Ja. Du bist so Berlin, Roger, so Berlin. Ich muss wirklich mal nach Berlin kommen. War? Ich muss echt mal nach Berlin, das klingt ja viel besser, als ich mir es ausgemalt habe. Nachdem ich sage, dass ich einen Plattenbau wohne. Ist aber schön. Wie viele Morde gab es denn in deinem Plattenbau in der letzten Woche? Es gab nicht viele Morde innen drin, ich glaube auf der Straße gab es mal ein paar. Okay. Und es gibt fast jeden zweiten Tag gibt's Zugriff. So sagt man das, ne, wenn die Polizei kommt und der Betrunkenen dann Handschellen anlegt. Achso, vielleicht wenn die kommen zu den Leuten, die gerade Minecraft streamen. Nee, das... Weil in Deutschland macht man das doch auch immer. Nee, hier rufen die, wenn die vorm Netto stehen und diskutieren mit den Angestellten, dass sie doch bitte noch eine Flasche Korn kaufen dürfen. Also hier bei mir gibt es immer nur Stress, wenn Fußball ist. Wenn der FC wieder gegen Leverkusen oder Mönchengladbach spielt, dann werden hier immer die Fans durch die Straße gejagt, die jeweils anderen. Ach so. Immerhin ist das inklusiv und nicht nur die, weiß nicht, farbigen Fans oder so. Dann wäre es ja Ostdeutschland. Oh, das weiß ich jetzt. So schnell kann ich nicht aus dem Fenster gucken. Ja, das ist Köln ist ja sowieso die Stadt der Schwarzen und so. Das war mein kleiner Bruder festgestellt, als er so ungefähr, ich glaube, 4 oder 5 Jahre alt war. Da hat mein Vater, hat, während sie Fußball geguckt haben, gesagt, ach, der Spieler, der ist ja jetzt nach Köln gegangen. Das war halt ein Schwarzer. Und dann waren wir im Bus ein paar Tage später und da saß ein Schwarzer und mein Bruder meinte nur, guck mal, Papa, der kommt aus Köln. Oh. Voll süß. Ja, das war süß rassistisch. Ja, und jetzt mit 20 Jahren ist es noch genauso und jetzt ist es nicht mehr niedlich. Ja, ist genauso süß rassistisch, wie als unser einer Arbeitskollege einen Sohn bekam und der irgendwann meinen Namen gelernt hat und dann kurz danach auf irgendeine beliebige asiatische Frau auf der Straße gezeigt hat und meinen Namen dazu gerufen hat. Und ich dachte, eigentlich ist doch am meisten Randale, wenn Karneval ist. Das hat doch gerade stattgefunden, oder ist es immer noch am Laufen, Henning? Ja, ja. Also ja, das hat ja jetzt angefangen. Der 1.11. war jetzt erstmal. Genau, der 1.11. um 1.11 Uhr. Da ging's los. Der 1.11. um 1:11 Uhr. Nee, also ich war ja auch voll dabei. Ich war ja richtig jeck am Mittwoch. Jetzt echt? Ja, wir sind nach der Arbeit halt was trinken gegangen. Bist du deswegen krank geworden? Exakt, ja. Hast du nicht Hennings Tweet mit der Narrenkappe gesehen? Nee, hab ich nicht. Nee. Wir haben halt auf der Arbeit angefangen, zu Kölsch zu trinken und dann wollten alle, oh, jetzt müssen wir aber noch los. Jetzt habe ich ja Bock. Und dann sind wir halt in so eine Karnevalskneipe gegangen und da war dann halt die ganze Zeit sehr gute Musik und ja. Es kam immer wieder einer mit dem Kölsch an. Und dann war ich um Mitternacht zu Hause und es ging mir sehr schlecht. Kam da Grimes oder was? Ja, genau, Grimes. Grimes und was ist denn noch so typische Karnevalsmusik? Santiano und Wilder Herzbuben. Nein, aber halt nur so super Assi-Karnevalsmusik, die einem aber gefällt, wenn man betrunken ist, muss ich sagen. Weil da kann man immer mitsingen. Das ist schön. Aber du bist krank geworden vom Kölsch. Ja, mehr oder weniger. Und eigentlich wollten wir dann ja am Donnerstag aufnehmen. Richtig. Und die Hörer fragen sich jetzt, wo ist der Podcast? Da hatte ich keine Stimme. Erstmal besser alt getrunken. Ja. Oh. Und dann bin ich ja Donnerstag auf die Arbeit, habe gesagt, hello, und dann war vorbei. Ja, du bist da echt schneller angekommen, als ich in Tübingen nach 10 Jahren angekommen bin. Ja, ich finde eigentlich, das muss man mal mitmachen, um zu sagen, dann sagen zu können, dass es scheiße ist. Und deshalb bist du jetzt Funke-Marische geworden. Das wollte ich immer werden. Du bist ja die Black First, sind nicht am Heumarkt aufgetreten. Weil die gesagt haben, das ist uns zu assig geworden, Karneval. Krass. Und wenn das die Black First schon sagen, ne? Naja. Aber die Hörner waren noch da. Die Hörner waren noch da, ja. Ja. Und alle anderen üblichen Verdächtigen. Das ist schön zu hören. Das beruhigt und besänftigt. Ja, und Stefan Raab war auch da. Cool. Den sehe ich ja sowieso täglich. Ja, geht hier mal zum selben Bäcker. Ja, ich sehe mal seinen Helikopter über der Stadt fliegen. Also, dann landet er immer vor dem Bäcker mit dem Helikopter. Der Rabikopter. Ich habe euch da mal ein kleines Rabigramm vorbereitet. Ich schätze mal, der geht dann immer zum Bäcker, schaut so auf die eine Verkäuferin, die hält ihm so Schilder hoch, mit was er bestellen soll. Da guckt er drauf, heute bestelle ich. Ja, so, stellt mir das vor. Ja. So funktioniert bestimmt auch der Rest seines Lebens. Das kann ich ihm nicht verdenken. Das ist eine von den Personen, mit denen ich am wenigsten den Platz tauschen will. Das muss so der anstrengendste Job sein, den er gemacht hat. Aber hat er nicht gesagt, dass er irgendwie aufhören will? Ja. Wie Kojima? Das dachte ich eigentlich das auch. Ende des Jahres auf. Ende des Jahres ist vorbei. Wie hieß nochmal seine Dualseele? Hat die gewonnen? Stefanie Raab? Nein, nicht. Sabine Raab. Ja. Sabine Raab, glaube ich. Anscheinend hat sie jetzt ihren Willen durchgesetzt. Becker, du weißt alles. Ich weiß. Nicht. Aber echt. Wir dürfen aber nicht wieder so zu sehr im Lore versinken, sonst ist das. Sonst kann keiner mehr einsteigen zu dieser Folge Humoralpathologie. Apropos Lore. Ein Podcast, in dem wir alle möglichen Dinge machen. Was ist eigentlich unser Auftrag als Podcast? Vor allem Ursprungsnamen vergeben. Ach, okay. Da habe ich eine schlechte Nachricht. Irgendwie wollte keiner einen Ursprungsnamen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das kann ich auch nicht verstehen. Wahrscheinlich nicht an den mehrmonatigen Pause. Nee, das kann nicht sein, weil ich habe gerade eine Statistik im Internet gesehen und die hat mich voll aus den Socken gehauen. Denn ich dachte, wir nehmen jetzt die zweite Folge in diesem Jahr auf, aber das ist schon die dritte. Das heißt, wir haben 2015 schon doppelt so viele Folgen produziert, wie ich ursprünglich angenommen hatte. Krass. Yay, das ist ja wohl jubelwert. Also, alle können die alle mal die Schnauze halten, die immer nach mehr Folgen schreien. Ja, schreit ja niemand mehr. Nee. Ich habe das nicht mitbekommen, dass irgendjemand gesagt hätte, dass Humoralpathologie sich wieder aus dem Grab erheben sollte. Und ich habe auch gedacht, nee. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn sind wir jetzt eigentlich alle über 30 mittlerweile? Ja. Schon was länger. Ja, ich bin immer noch 26. Ich bin seit Jahren 26. Weil das bedeutet dann ja, dass wir eigentlich vielleicht jetzt die letzte Folge aufnehmen sollten heute, weil nach 30 geht's im Leben und auch in der Podcast-Qualität, glaube ich, immer nur noch Downhill. Mhm. Das sieht man ja vor allem sehr gut an Stay Forever. Ja. Stimmt. Weil ich, also bei mir selber merke ich das auf jeden Fall, weil bei mir ist jetzt im Moment nach dem Studium nur noch Arbeit und dann Netflix. Ja. Und ich bin jetzt so ein bisschen baby-crazy. Ja, super, das ist eines meiner Probleme. Und mein anderes Hauptproblem ist, dass ich mich seit Wochen damit beschäftigen muss, dass ich nicht weiß, welches Auto ich kaufen soll und ob es sich lohnt, ein Eigenheim zu kaufen, also eine Wohnung. Diese langweiligen 30 Plus. Ihr blöden Penner. Aber dann war ich beim Autokauf unterwegs im Internet, um Fragen, um da auf diese Fragen irgendwie Hilfe oder Antworten zu bekommen. Hilfe. Und bin gelandet bei spirituelle.info, Esoterik Wissen Space. Erotherik. Erotherik, der heißen Esoterik. Und da habe ich den Artikel gefunden, unser Auto spirituell erklärt. Das ist und bestimmt sinnvoll. Ja, also ich weiß nicht, wenn es euch interessiert, würde ich darüber reden, ansonsten habe ich gar kein Thema. Ja, dann lieber gar kein Thema. Ich kann auch über das Baby reden, was ich am letzten Wochenende kennengelernt habe. Ja, erzähl erst mal an dem Baby. So ein süßes Baby. Ja, es ist auf jeden Fall vielleicht spannender als Autokauf. Ich habe Carinas Patenkind aus der Schweiz kennengelernt. Die Schweizer. Und ich habe die ganze Zeit haben wir gedacht, ja, das Kind ist jetzt 6 Monate alt und in ungefähr 2 Jahren wird es nicht mehr mit uns kommunizieren können, weil es nur Schweizerdeutsch hat. Hey, aber das Coole ist, es ist ein potenzieller Humoralpathologie-Hörer. Ja. Genau, wir sind da ganz groß in der Schweiz. In der Schweiz fühle ich mich sogar auch almost famous. Wird man immer angeguckt auf der Straße. Das stimmt. Vielleicht auch, weil ich immer so billige Klamotten anhabe, aber ich glaube, das liegt am Podcast. Ja, und ich habe herausgefunden, dass Babys mich gut finden und gern in meinen Bart greifen. Wahrscheinlich, weil du wie so ein riesiger Teddybär bist. Du bist ja, ein riesiger, freundlicher Teddybär. Ich bin einfach so, ich weiß, ich kann das nicht abschalten. Ich bin einfach so unbedrohlich. Die Kinder kommen einfach ganz von selbst zu dir, ja, ne? Genau. Das mit dem Gangster-Image hat echt nicht geklappt. Ja. Und immer wenn du die Stadt wechselst, versuchst du es wieder zu etablieren. Ich versuche einfach so gefährlich wie möglich zu wirken, aber es klappt nicht. Und dann hast du ein Baby auf dem Arm und alles ist für den Arsch. Dann solltest du dir auf jeden Fall einen Hammer kaufen. Ja, ich muss kompensieren, auf jeden Fall. Brauchst du Maserati. Einer der wenigen Menschen, die einen Hammer fahren sollten, weil das an deine Größe angepasst ist. Ja, schön, mit dem Hammer in Köln fahren. Der passt nicht in unsere Garage hier unten. Garage. Ja. Ja, das kennen wir nicht, ne? Nee. Wir kennen hier nur der Ort am Straßenrand, an dem das Auto klein geknüppelt wird. Ja. In Tübingen gibt es eine Parkzone. So, kommt ihr Spießer, erzähl mal was von deinem Autokauf. Okay, also ich habe diesen Artikel gefunden, der mir ein bisschen weitergeholfen hat. Davor wurde allerdings schon ein fetter Disclaimer gesetzt, der sagt, in diesem Artikel sind sehr viele Verallgemeinerungen und deswegen ist das alles als Anregungen zu sehen und es kann individuell auch Unterschiede geben, was das Auto einem mitteilen will. Denn jede Mensch- und Autobeziehung ist einzigartig und nicht übertragbar. Mhm. Also unser Auto aus spiritueller Sicht. Alles, was wir um uns haben, ist der Spiegel unserer inneren Welt. Das betrifft auch unser Auto. Das Auto auf Deutsch selbst heißt, unterstreicht es sogar nochmals, dass unser Auto unser Selbst oder unser Selbstverständnis spiegelt. Oh, oh, oh, oh, oh. Also es wird, ich hoffe, das ist nicht schlecht. Das sehen wir uns ja nicht in dieser Folge. Das wird echt schwer, mir zu folgen vielleicht, oder? Das geht schon ziemlich tief jetzt. Und das sieht man daran, so geht es weiter in dem Artikel, dass jeder aus dem Auto, welches jemand fährt, auf den Charakter des Fahrers schließen kann. Zumindest unbewusst kann und tut das jeder. Auch beim Autokauf zieht es uns magisch genau zu dem Auto, welches am besten zu uns passt. So können wir schon oft aus der Farbe unseres Autos auf die Farbschwingung schlussfolgern, mit denen unsere Seele besonders konfrontiert ist. Sind. Oder weiß ich auch nicht. Fehlt ein Wort. Oder ein Mensch mit Minderwertigkeitsgefühlen fährt vielleicht einen dicken Hammer. Kommt da schon wieder. Oder ein anderes dickes Auto. Daran sieht man, dass die Person dabei ist, zu lernen, selbstbewusst zu werden. Hä? Echt? Das ist aber sehr euphemistisch ausgedrückt. Ja, die haben einfach zu große Penisse. Die müssen irgendwie rumgefahren werden. Ja, Makropenis. Also ich glaube, die Leute, die in Tübingen Hammer fahren, sind eher so lebensmüde, weil ich glaube, das ist eine der wenigen Autos, die man hier fahren kann, die noch einen Lynchmob an den Tag rufen in dieser Stadt. Also Palmer, pass auf. Der fährt ja immer mit Mama zum Stadtrand und hat hinten drin 10 Fahrräder. Oder jemand fährt ein tiefer gelegtes Auto, zum Beispiel einen tiefer gelegten Porsche. Dies deutet nicht zwangsläufig darauf hin, dass die Person es bereits beherrscht, sich tiefer zu legen, also sich unterzuordnen oder nicht mehr als andere, nicht angeber sein zu wollen. Es kann zum Beispiel auch zeigen, dass die Person auf der Seelenebene erst dabei ist, das zu lernen. Niemand legt sich einen Porsche tiefer. Das machen Leute, die sich keinen Porsche leisten können. Die legen sich dann so ein, was weiß ich, Mazda RX-5, den legen sie sich runter, damit das halt geiler ist. Und die legen das vor allen Dingen runter, weil sie zeigen wollen, dass sie sich unterordnen können, oder? Oder weil sie dabei sind, das zu lernen. Ja. Auf seelischer Ebene. Und das Coole ist, jetzt nach dieser Präambel folgt so eine Art FAQ, die Bedeutung der verschiedenen Merkmale am Auto und am Fahrstil erklärt und was das für uns bedeutet. Und da gibt es so ein paar sehr augenöffnende Beispiele. Und ja, also das ist nicht nur Spaß, sondern auch Verkehrssicherheit. Deswegen nicht ist ganz lustig, das nehmen alles. Erste Kategorie, Autofahren allgemein. Geblitzt werden bedeutet, die Botschaft ist, dass du zu schnell unterwegs warst. Ja, gut. Eine subtile Botschaft. Um das genaue Thema zu ermitteln, betrachte das Ziel, welches du hattest. Welchen Gedanken hattest du kurz, bevor du geblitzt wurdest? Oft ist auch in dem Straßennamen, wo du geblitzt wurdest, eine wichtige Botschaft verschlüsselt oder im Tempolimit, wenn man es numerologisch betrachtet. Ja. Uns kommen Autos entgegen, die etwas zu weit auf unserer Fahrerseite fahren. Es gibt in uns stark wirkende Gedanken, die uns von unserem Ziel abbringen oder ablenken, da solche Störungen nicht nur unsere inneren Ziele blockieren können, sondern auch sogar Autounfälle verursachen können, sollten wir in solchen Fällen sofort innerlich schauen, welche entgegenkommenden inneren Gedanken oder Gedankenmuster diesen entsprechen und was uns gerade bedrängt. Da muss man machen, erstens den Gedanken finden, dann mit dem Gedanken Frieden finden und die inneren Ziele neu ausrichten. Dann kommen die Autos nicht mehr auf unserer Fahrerseite entgegen. Du hast verstanden? Ich nicht, also. Ich habe ehrlich gesagt nicht zugehört. Okay, tut mir leid. Es war auch ein bisschen lang. Ich habe jetzt noch kürzere. Ampeln. Sie sind grün gleich, du bist im inneren Fluss. Sie sind auffallend oft rot. Das ist die Botschaft, innezuhalten. Etwas bremst dich innerlich. Du wärst mit schlechtes Timing? Nein. Im Stau stehen heißt, spiegelt wieder eine Blockade in dir selbst. Mhm. Welcher Anteil in dir will, dass du nicht zur Ruhe kommst? Oder will, dass du zur Ruhe kommst? Oder welcher Anteil sträubt sich davor, das Fahrziel zu erreichen? Arbeit. Ein anderes Auto hupt. Wir sollen auf etwas aufmerksam gemacht werden. So obsolet. Ja. Auch hier oft interessant, welchen inneren Gedanken hatten wir gerade, als gehupt wurde. Ach so. Das war echt schwer zu parsen, der Satz. Dann ist es bei der Art des Autos ganz interessant, ob Gangschaltung oder Automatik. Das spiegelt wieder, welches Prinzip in Ihrem Leben derzeit den Vorrang hat. Aktiv alles in der Hand haben oder mehr passives Vorwärtskommen? Wu-Wei, das Tun und Nicht-Tun. Oh. Und dann der Kraftstoff ist auch interessant. Der symbolisiert die Ideen, Pläne und Ziele, die uns antreiben. Wenn wir keine inneren Ziele haben, so fühlen wir uns automatisch schlapp und leer. Es sind innere Ziele, die uns antreiben, aktiv zu werden, genauso wie der Kraftstoff unser Auto antreibt. Befindet sich also im Auto besonders oft nur wenig Sprit, in Klammern Geist, getankt. Das ist so doof. Dann spiegelt dies meist wieder, dass wenig Eigenes uns antreibt. Dann sind wir abhängig von fremden Ideen und Plänen und fremder Inspiration. Jetzt habe ich ein bisschen was weggelassen. Ja, aber es ist ja auch richtig. Wenn man wenig Sprit im Tank hat, dann ist man angewiesen darauf, dass der Beifahrer auch noch so Sprit dabei ja, hat. Ja, genau. Oder Geist. Notfalls in so einer Thermoskanne. Ja. Ich habe so wenig Antrieb, dass ich nicht mal zur Tankstelle komme. Das heißt auch, dass ich wenig Sprit im Portemonnaie habe wahrscheinlich. Oder dass wieder neue Steuern eingeführt wurden. Dass wir seit einigen Jahren kein Normalbenzin mehr tanken dürfen, sondern Superbenzin tanken müssen, beinhaltet die Botschaft, dass wir unsere Ziele veredeln sollten. Es geht auch noch jetzt ein bisschen ernster um Autounfälle. Ein paar Denkanregungen hierzu, wie man Unfälle besser interpretieren kann. Jemand fährt von hinten auf dein Auto. Auto hinten gleich deine Vergangenheit. Etwas in dir möchte also deine Vergangenheit zerstören. Finde Frieden mit deiner Vergangenheit, heile deine Vergangenheit. Eventuell bist du zu langsam. Weitere Rückschlüsse kannst du ziehen, wenn du die genaueren Begleitumstände betrachtest. Zum Beispiel, wer ist auf dich aufgefahren? Mann, Frau, etc. Kind. Was ist, wenn ich selber zurückfahre? Etc. Was gibt's denn noch? Crashkit. Crashkit. Google. Ja, wie immer Bär auf einem Motorrad. Ja, oder Igel mit Bügeleisen in so einem Rollwagen. Das kann natürlich auch sein. Du bist selbst wo drauf gefahren. Dein Auto vorne Zukunft ist beschädigt. Dein inneres Zukunft Bild deiner Zukunft benötigt eine Korrektur. Oh. Ja. Du musst dein inneres Zukunftsbild korrigieren. Aber da kann nur einer einem helfen. Doc Brown. Ja. Oder Carglass. Doc Brown. Ah, nein. Doc Brown oder Carglass. Jetzt bin ich voll vom Faden abgekommen, weil ich an diesen scheiß Marty McFly Day denken muss. Ja, das ist. Oh nein, das tut mir leid. Das ist ja genau heute. Heute ist das doch. Heute in der Vergangenheit. Nein, heute ist. Ach, weißt du, was schlimm wäre, wenn Helmut Schmidt sterben würde in naher Zukunft? Hoffentlich nicht. Unfall in Kurven. Eine Kurve symbolisiert generell das Weibliche und auch Richtungsänderungen im Leben. Ein Unfall in einer Kurve spiegelt für Männer besonders oft Schwierigkeiten im Umgang mit Frauen wider. Ja, vor allem, wenn sie neben auf dem Beifahrersitz sitzen, ne? Und ins Steuer gegriffen haben. Richtig, wie immer. Fahr doch mal langsamer in die Kurve. Da sind noch viel, viel mehr Interpretationsansätze, was ist ja für uns auch eigentlich interessant, aber ich schicke euch das lieber als Link zu. Er fasst auf jeden Fall zusammen, dass auch wenn du nicht am Unfall schuldig bist, hat dein Unterbewusstsein trotzdem die Verwirklichung des Unfalls verursacht. Wow, ist das ein bisschen Victim-Blaming? Zumindest dadurch, dass es verursacht hat, dass du exakt an jedem Zeitpunkt, an jedem Ort warst. Ja, genau, das ist Victim-Blaming. Mhm. Es gibt keine Zufälle. Richtig. Du hast es ja herausgefordert. Also wenn jemand bei einem Autounfall stirbt, dann hat man das ja selber verursacht. Richtig. Als Gestorbener. Ja, aber es kommt natürlich darauf an, ob nur seine Vergangenheit gestorben ist oder auch seine Zukunft. Ja. Du hast vollkommen deswegen, recht. Also wenn ihr einen Unfall habt, gibt es auch eine Frageliste. Da könnt ihr euch dann erstmal überlegen und kurz Gedanken machen, was ihr kurz gedacht habt beim Unfall, was das Fazit eigentlich war und was das symbolisiert, was die Unfallursache war und was für Personen beteiligt waren, jetzt Mann oder Frau. Das Geschlecht kann Rückschlüsse auf ein Männer- oder Frauenthema zulassen. Und was ist mit Wildwechsel? Das Coole ist, das ist ganz praxisorientiert, weil danach kommen über 100 Fragen zu diesem Artikel, die er alle beantwortet und dann ganz viele Deutungen macht. Weil das ist einer der Highlight-Artikel auf spirituelle.info. Super. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was für unsere Hörer, die einen Autounfall gebaut haben. Genau, die haben eigentlich alles gleich beantwortet. Ich hab mir die 10 besten Fragen oder so rausgepickt. Zustand des Autos und Reparaturen, vielleicht noch ganz kurz. Der Auspuff spiegelt unseren inneren Filter und dem Filter dessen, was wir von uns geben, wieder. Blinker funktioniert nicht, beziehungsweise man biegt ab, ohne zu blinken. Das heißt nicht. Dies spiegelt meist mit, dass man andere Menschen über die eigenen Richtungsänderungen im Leben nicht informieren möchte. Oh. Ja. Rückspiegel defekt oder schlecht eingestellt. Man will etwas aus der eigenen Vergangenheit nicht mehr sehen. Das ist gefährlich, weil das eigene Bewusstsein dann entsprechend auch einen Teil des Verkehrsgeschehens hinter sich ausblendet. Stoßstange kann man sogar männlich sexuell deuten. Mit viel Mühe. Platter Reifen. Dein Schutz gegen äußere Einflüsse ist nicht ausreichend. Visualisiere einen Lichtschutz um den neu reparierten Reifen. Etwas im Außen bewirkt, dass dir innerlich die Kraft ausgeht, die dich aufrecht stehen lässt. Auch wenn er dir zerstochen wurde, etwas in dir sabotiert dich. Besonders wenn es öfter geschieht, arbeite auf jeden Fall mit dem inneren Saboteur. Ja. Das sollte man aber dann nicht bei der Gerichtsverhandlung sagen. Ja, ich war schon auch schuld, als du mir hinten raufgefahren bist. Das ist doch nicht gut. Das ist kein guter Ratschlag. Nee. Ja, und da gibt es wieder 35 Stunden Sozialarbeit mit dem inneren Saboteur. Ja. jetzt zum Beispiel Daniela hat dann schon gleich 2014 im Juli, als der Artikel rauskam, eine Frage gehabt. Ich habe gerade beinahe einen Jungen auf dem Fahrrad mit dem Firmenwagen angefahren. Er schien völlig gedankenverloren zu sein. Das ist aber reich an Symbolik. Ich war relativ zügig in der Ortschaft unterwegs, weil ich pünktlich Feierabend machen will. Ja. Yeah. Und ich habe ihn schon von Weitem gesehen. Richtig. Habe daraufhin die Spur gegen links rüber auf meine Spur gewechselt. Ich kann gerade noch bremsen und habe mich irrsinnig erschreckt. Was soll mir das sagen, liebe Grüße? Hallo, eine Kurve symbolisiert eine Richtungsänderung im Leben. Das Verhalten des Jungen spiegelt dieses Thema auch wieder. Richtungsänderung, ohne anderen davon zu erzählen, weil er hat nicht geblinkt wahrscheinlich. War es eine Rechts- oder Linkskurve? So kannst du die Botschaft schon mal einschränken auf Rechtskurve männlich, Yang-Thema, Linkskurve weiblich, Yin-Thema. Eine Botschaft ist auf jeden Fall schon mal, dass du mit der Richtungsänderung, die du in deinem Leben vorhast, achtsam sein solltest in Bezug auf andere Menschen. Das passt gut, danke, das war eine Rechtskurve. Ich habe aber auch schon die nächste Frage. Habe heute Morgen einen Strafzettel bekommen, weil ich keine Parkscheibe im Auto liegen hatte. Was hat das zu bedeuten? Hallo. Vergessen hast. Das mit dem Strafzettel fürs Parken, dass du den bekommen hast, unterstreicht das Thema Aktivität nochmals, weil Parken, Nichtstun, Stehenbleiben, Die Botschaft ist ja eindeutig. Dein Unterbewusstsein meint, dass dein Nichtstum auch nicht gut ist mit der Situation, in der Situation, in der du gerade bist. Und vor allem, weil du nichts anderen mitteilst, nicht mal die Parkscheibenzeit. Zusammenfassend wird letztlich bei beiden Vorfällen dieselbe Botschaft deines Unterbewusstseins sichtbar. Du musst nur herausfinden, was solltest du deinen Mitmenschen mitteilen und um welche aktive Richtungsänderung im Leben geht es. Machst du die Notizen, Becker? Nee. Hallo, ich wüsste gern, was es bedeutet, wenn das Auto meines Mannes erst einen Versicherungsschaden durch Hagelschlag bekommt und dann einige Zeit später ein Wildschwein nachts in die Fahrerseite kracht. Wie ein stehendes Auto? Weiß ich nicht. Und der Wagen dadurch dann einen Totalschaden hat, ich schätze mal, ins Fahrende. Dabei interessiert es mich besonders, was das Wildschwein verkörpert. Die Ungezügeltheit der Natur. Er sagt dann, Hagelschaden, gefrorene Gefühle durch Gefühlskälte. Oh. Das könnte ich mir ausdenken. Das könnte ich mir einfach ausdenken. So Symbolik für ganz Blöde. Ja, dann mach eine Seite und nimm auf der Seite Spenden für deine geilen Antworten. Geschäftsidee. Dann brauchst du keinen Job mehr suchen. Ja, aber dann bin ich ein furchtbarer Mensch. Mich würde es interessieren, was es zu bedeuten hat, wenn eine Autoseitenscheibe hinten total zerspringt auf der Beifahrerseite. Verschuldet wurde das durch Fremde, die Rasen mähten, in einem Wort, und einen Stein davon schleuderte und auf die Seitenscheibe meines Autos. Auto war auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Ich bitte um eine klare Antwort. Sowas macht mich wütend. Das macht mich echt wütend, weil das sind einfach normale Sachen, über die man gar nicht nachdenken muss. Und dann will man aber irgendwelche Antworten, die einem irgendwie irgendwas Höheres, Spirituelles da drauf kleben, damit man damit besser klarkommt oder was? Ach. Ja, vor allen Dingen, ich komme damit nicht besser klar, wenn das immer meine Schuld ist. Ja, genau. Oder mein Unterbewusstsein. Ich habe fast ein Kind angefahren und ich habe einen Strafzettel bekommen. Das kann nicht meine Schuld sein. Was will mir das sagen? Doch, das Unterbewusstsein, das ist ja irgendwas. Selbst wenn mir einer reinfährt, ist es ja meine Schuld. Laut der Deutung hier. Hallo zusammen, ich bin neugierig und neu dazugestoßen auf eure Seite. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. War auf dem Weg zum Kunden und schon im Stop and Go hat die Lüftung extrem angefangen zu stinken. Bastiale. Dieser scheiß Basti. Dachte erst, es liegt was in der Luft. Musste an der Tanke halten. Motor qualmte auch etwas. Riecht total verbrannt. Tiere waren keine in der Motorhaube. Was bedeutet das für mich auf der spirituellen Ebene? Hallo, etwas hat dir gestunken, was? Und so weiter und so fort. Was hat er noch? Was? Okay. Da hat er es nicht versucht. Ah. Nee, das ist langweilig. Ich habe auch noch eine Traumdeutung quasi hier drin. Was, wenn im Traum das Auto kaputt geht? Aber erstmal, hallo, das gefällt mir. Eine Frage. Mein Sohn ist in eine Verkehrskontrolle gekommen ohne besonderen Anlass. Ein junger, übermotivierter Dorfpolizist veranlasste direkt einen Drogentest per Urin, der positiv ausfiel. Ja gut, dann war er nicht übermotiviert. Der hatte keinen Anlass, der dumme Polizist. Vielleicht ist der Typ auch wieder rückwärts gefahren. Jetzt kommen Geldstrafe und einiges mehr auf ihn zu, da Cannabis in Deutschland nicht legal ist. Ja, wie wär's mit nicht unter Drogeneinfluss fahren? Trottel. Was kann man dazu sagen? Ja, die Botschaft ist, dass er es mit den Drogen sein lassen soll. Ach nee. Tolle Seite. Habe geträumt, meinen Ex mit seinem Auto wegfahren zu sehen. Die Straße war so eine Art Küstenstraße, also voller Kurven. Im echten Leben sind wir seit einem Monat getrennt. Als ich rausfand, dass er mich belogen und betrogen hat, habe ich sein Auto mit Mario beschriftet. Und habe die in Anführungsstrichen Geschlechtsteilbilder, die er versendet hatte, an das neue Mädchen ausgedruckt und an seinem Auto geklebt. Das war vor 6 Tagen. Ich habe es vor 7 Tagen rausgefunden. Die Geschlechtsteilbilder. Und dann die Antwort, Träume bitte nur ins Traumdeutungsforum posten. Ja, das ist eine nette Antwort. Ich will, dass es ihm heimzahlen, aber nicht, dass es so schlimm ist, dass ich am Ende was zahlen muss dafür. Ja, und die Geschlechtsteilbilder, dafür kann man nicht verklagt werden, wenn man die ans Auto klebt. Ja, das wird bestimmt eingestellt wegen guter Führung oder so. Das allerletzte jetzt, dann bin ich auch fertig. Jetzt nicht mehr ganz so lustig, aber immerhin unser Sohn ist vor einem Jahr mit seinem Auto tödlich verunglückt. Er kam von rechts nach links von der Straße und prallte gegen Mauer, genau auf die Eckkante. Das Auto überschlug sich ein paar Mal. Er und sein Freund flogen raus, sein Freund überlebt. Unser Sohn starb einige Tage später. Er war trocken, unser Sohn hat nichts getrunken. Wir wissen bis heute nicht, was da passiert ist und warum. Unser Sohn war der Fahrer. Helfen Sie uns ein wenig zu verstehen, was es zu bedeuten hat für unseren Sohn und für uns. Antwort, hallo. Wenn kein anderer beteiligt war, dann ist es so eine Art unbewusster Selbstmord. Eine Art Selbstopfer gewesen. Er wollte aus seinem starren Leben raus, also aus der Rolle, die er spielte, und fand keine andere Möglichkeit, als durch den Unfall, wo er symbolisch aus dem Auto rausgefallen ist, seine Rolle verlassen hat. Er ist nicht symbolisch aus dem Auto rausgefallen, sondern tatsächlich. Genau. Und deshalb tot. Spannend. Was dafür Energien gewirkt haben, kann man besser an einer systemischen Aufstellungsarbeit zum Beispiel nach Hellinger sehen. Liebe Grüße von Andreas. Mhm. Ja, die ganze Seite ist natürlich von Andreas, den wir ja schon kennen. Ah, super. Und das passt natürlich alles in Andreas' Deutung von der Welt. Ja. Ich erinnere mich gerade an Andreas, der hat ja schon immer so gute Sachen gemacht. Genau. Ja, arschige Sachen. Und da, ja. Nicht wahr? Ja, super. So ist das. Also müsst ihr nicht mehr traurig sein, wenn jemand in einem Unfall tot stirbt, auch wenn es keinen Sinn ergibt, das war dann eh. Der hätte sich eh umgebracht. Ja. Mhm. Ah. So, ich glaube, ich mache jetzt mal, damit es ein bisschen lustiger wird, wieder einen kleinen Traum, oder? Ich glaube auch. Ja, das ist eine gute Idee. Juhu. Jetzt gut. Mal einen Traum. Falls ich Ursprungsnamen vergessen habe, einfach mir nochmal twittern. Ich habe das irgendwie über ein halbes Jahr nicht mehr auf dem Radar gehabt. Ja, ihr habt ja jetzt ein Jahr Zeit. Bis die Folge rauskommt. Ja, genau. Und dann wieder bitte twittern, so einen Tag vor der Aufnahme, damit ich das dann auch weiß. Aber wir sagen nicht vorher, wann. Ist es jetzt eigentlich die Weihnachtsfolge? Machst du ja die Glocken an Anfang? Nee, die nehmen wir separat auf. Hallo, so, also ja. es ist ja noch ein Monat bis dahin, nehmen wir auf jeden Fall noch eine Folge auf. Wie immer, Heiligabend. Bist du denn drauf? Toll. Gut. Letzte Nacht hatte ich eigentlich bis auf paar Szenen einen coolen Traum. Ich durfte nämlich die Assistentin von Iron Man sein. Er holte mich mit einem stylischen Wagen ab. Wir unterhielten uns irgendwie über Beziehungsthemen, was mich auch im Alltag beschäftigt. Leider bekam ich keine Antwort mehr von ihm auf meine wichtige Frage diesbezüglich. Wir waren schnell auf einer Mission und irgendwas ließ ihn vergessen, worüber wir uns unterhielten. Und wir haben dann auch eine Auseinandersetzung gehabt. Es gab auch viel Action mit einem bösen Feind. Teilweise war es etwas kritisch mit mir, aber letzten Endes gewann ich diesen Kampf gegen diesen bösen Oberboss. Oh oh, das ist der Spoiler. Ja, Iron Man 4. Muss man den Film nicht mehr sehen. Wer war denn der Obermods? Ben Kingsley? Oder doch vielleicht jemand anderes? Ich habe aber jetzt von derselben Person noch einen zweiten Traum. Ach, das war schon der Traum, wir haben ihn noch gar nicht gedeutet. Nee, ihr habt ihn noch nicht gedeutet, aber ich weiß, lässt er sich deuten, Becker? Auf jeden Fall. Sogar mit Augen zu? Ich muss die Augen aufmachen, weil ich habe Notizen. Ach so. Dann schieße los. Okay, ich schieße los. Also, das große Thema von diesem Traum erscheint mir zu sein. Marvel Extended Movie. Dass man, nein. Universe. Stop it. Man ist abgelenkt von dem eigentlichen großen Thema, von einer großen Frage, die den Träumer oder die Träumerin sehr beschäftigt. Aber nicht mal Tony Stark hört zu, obwohl der ja bekannt dafür ist, dass er ein super Zuhörer ist. Augenzwinker. Man beschäftigt sich mit anderen Sachen wie coole Autos und Iron Man und Bosskämpfen, aber eigentlich sollte man sich doch mit dem echten Thema befassen, weil wenn es einen sogar so sehr plagt, dass man Tony Stark nach seiner Meinung dazu fragen muss, würde ich echt sagen, hör mal lieber auf mit Computerspielen und Filme gucken, beschäftige dich mit deinem Scheiß. Bisschen Sozialkritik, auch in diesem Podcast. Patent wie immer. Danke. Gut, dann zücke schon mal deinen Stift für den zweiten Traum. Ja. Ich hatte wieder mal einen seltsamen und harten Traum, da es irgendwie Geisel in einem Gebäude gab und ich helfen wollte, die zu befreien. Im ersten Anlauf, bevor die Szene im Traum zurückgedreht wurde, ließ die eine Kriminelle überhaupt nicht mit sich reden und wollte alle umbringen, als sie irgendwie gerade dabei war, das Blutbad zu erschaffen. Drehte die Zeit sich kurz automatisch ein wenig zurück. Ich sah das als Chance zu verhindern, dass sie diesen Blutbad ausübt und sie keine Killermaschine mehr ist. Wurde Blutbart wie der Gesichtsbart geschrieben? Bitte sag ja. Ja. Entschuldigung. Das gelang mir uns auch, aber dann kamen plötzlich mehrere Kriminelle, wo aber im ersten Anlauf keine Spur davon war, mit Pistolen und schießten auf uns und vor allem auf mich. Und das nicht nur einmal. Ich spürte Schmerzen, Gelähmtheit, Kreislaufprobleme und da ich kurz davor bin zu sterben und sah noch, wie sie Feuer legten, damit man noch schön verbrannt wird. Da ich aber so angeschossen und gelähmt war, konnte ich mich nicht mehr rühren und nicht wegrennen. ich akzeptierte, dass es nun aus ist mit mir und wollte das dann auch so, bevor das Feuer mich trifft. Dann kam plötzlich ein männlicher Geist oder Schutzengel, der verhinderte, dass ich sterbe. In dem Moment wollte ich aber sterben. Er hielt mir irgendwelche Vorträge, dass ich nicht sterben soll und noch etwas tun kann, etc. Letzten Endes starb ich dann doch nicht. Oh, zum Glück. Happy End. Boah, ist ganz schön bedeutungsschwanger. Also, Geburtshelferin Becker. Was? Die Angst vorm Sterben und das eigene Unvermögen. Wie kommst du darauf? Es ist halt, ich kann nur sagen, was ich selber channele. Ja, das ist also, ziemlich an den Haaren herbeigechannelt. Wie kommst du darauf? Gechannelt. Ist total eine kontraproduktive Frage, Henry. Entschuldigung. Also, ja, das Thema ist helfen wollen auch und Angst davor zu scheitern. Das Feuer ist eine Art Katharsis, also quasi das Ende von dieser Tragödie, auch das Ende von einem selber. Blutbad hat mir besonders gut gefallen. Das ist, Blut ist ja Lebensenergie auch und Bart ist Männlichkeit. Komisch auch, dass der Engel männlich ist, also ein männlicher Geist. Ein männlicher Geist. Vielleicht ist das der Vater, der einen retten will. Und der Träumende oder die Träumende wollte ja gar nicht gerettet werden. Die war dann okay damit zu sterben. Dann auch diese verdeckten Kriminellen, eine unbekannte Gefahr. Also irgendwie klingt das für mich alles sehr durcheinander. Und ja, sie sollte sich auf jeden Fall mal mit ihrem Vater zusammensetzen. Wenn er gestorben ist, auch ruhig ein Medium kontaktieren. Oder eine Aufstellung nach Helene Fischer, oder wie das hieß. Helene Fischer Aufstellung, genau. Ja. Ja. Ja, schwierig, schwierig. Das ist auf jeden Fall sehr bedeutungsvoll. Und da sollte man auf jeden Fall jemand Professionelles mit beauftragen. Nicht so ein Scharlatan wie mich. Ja, ich finde, du machst deine Sache von Mal zu Mal besser. Du könntest wirklich Geld dafür nehmen. Solltest. Danke. Das solltest du nicht umsonst machen, dein Talent verschwenden hier mit uns. Auf jeden Fall. Naja, umsonst machen wir es ja nicht. Die Flatter-Milliarden sind ja schon auf unseren Konten. Ja, aber davon nimmt ja immer Google einen großen Teil weg. Und ich. Indem es nicht alle, und Roger, alle Internetnutzer zuerst auf unsere Seite führt. was wollte ich gerade noch dazu erwähnen? Genau, Helene Fischer ist mir nur gerade eingefallen. Kennt ihr eigentlich aktiv ein Lied von Helene Fischer? Ich glaube nicht. Ja. Echt? Ja, natürlich. Weil ich habe, als ich am Freitag gearbeitet habe, haben die im Keller gesagt, da kam die ganze Zeit Helene Fischer. Und dann dachte ich so, ich bin so glücklich, dass ich noch nie ein Lied von ihr gehört habe und deswegen auch keine Ohrwürmer in der Hinsicht habe. Ja, danke. Das Problem habe ich jetzt gerade. Ja. Entschuldigung. Man muss nicht nur den Namen anscheinend erwähnen. Dafür kenne ich ein Lied von Santiano, das mir auch nicht mehr aus dem Kopf geht, seit dem einen Mal hören. Ich kenne Santiano nicht. Es ist mindestens so genauso scheiße. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Helene Fischer noch schlimmer ist. Das Lied Santiano von Santiano? Nee, Gott muss ein Seemann sein. Wo der Text ist, keiner geht verloren. Und das ist so eine Häme. Ist noch nie jemand auf See gestorben, oder was? Ein zeitloses Lied. Ja, das ist immer so. Es stirbt keiner auf See. Das ist auch heutzutage mit vielen Leuten, die auf Booten das Meer überqueren. Niemand geht verloren. Ja, gerade jetzt. Ja. Oh Mann, Santiano. Echt? Denk doch mal nach. Vor allem nicht auf dem Mittelmeer. Auf dem Weg zu uns. Wenn Blutbart der Pirat sein Unwesen treibt. Blutbart ist ein echter Pirat, denn er sticht auch ins Rote Meer oder so, ne? Genau. Da ist aber nicht viel zu holen auf dem Roten Meer, glaube ich. Nee. Kommt drauf an. So. Da kann man auf jeden Fall nicht seinen Tribe zeugen. Sein Tribe. Gut, dann ist das auch erledigt, Träume. Haben wir jetzt ein Set. Was war jetzt auf unserer Liste von Themen, die wir heute besprechen wollten? Ich könnte ein Quiz machen. Aber nur, wenn es kein Bibelquiz ist. Oh, dann muss ich es trotzdem machen. Wollen wir vor dem Quiz ein kurzes Päuschen einlegen? Das können wir gerne auch machen. Dann mache ich mir noch einen Gin and Tonic stattdessen. Gut, dann mache ich mir noch einen auf Klo gehen. Okay, nicht stoppen, warum denn Stopp machen? Nee, nicht, nicht sollen wir Stopp machen? Ja. We'll be right back. apropos hot, seid ihr bereit für ein hottes Quiz? Oh, wow. Yeah. Hot. Also. Nach so einer gelungenen Überleitung auf jeden Fall. Sizzling. Sizzling. Hot. Okay, ich habe mir gedacht, es ist wieder an der Zeit für eines meiner arbiträren Quizzes. Da hast du recht. Dieses Thema ist besonders arbiträr, weil ich mir mal wieder was Schönes ausgedacht habe, und zwar Bibelzitate. Die habe ich gemischt unter echten Bibelzitaten. Und ihr dürft jetzt herausfinden, welcher von diesen, ich glaube 16 sind es, Zitaten echt aus der Bibel sind und oder welche ich erfunden habe. Wow. Okay, wie ist denn der Punktestand erstmal gerade jetzt? Also wenn wir jeder anfangen? Hat. Wir wissen, ob ich überhaupt gewinnen kann oder ob ich mitspielen Punkte. Soll. Ich habe sogar diesmal hier Henrik, Tim, Henning und Roger untereinander aufgeschrieben, jeweils mit einem Doppelpunkt hintereinander. Und ich bin bereit, eine Strichliste zu machen. Das finde ich schön. Ich weiß. Also, der Punktestand ist offiziell Henrik 0, Tim 0, Henning 0, ja, Roger 15. War das richtig so? Ja, richtig. Ich hätte gerne aus psychologischer Sicht, dass du für mich 16 aufschreibst und dass ich für jede falsche Antwort einen abgezogen bekomme. Wir können das so machen, dass alle 16 haben. Nee, und wer am Ende noch alle 16 hat. Aus psychologischer Sicht hätte ich gerne, dass nur ich 16 habe. Ach, ja, nee, das können wir nicht machen. Du bist ja nicht Roger. Okay, also, ich gebe euch noch kurz die Quellen. Falls ihr das nachlesen wollt, habe ich zwei ganz hervorragende Seiten gefunden, wo man auch einfach einen Suchbegriff eingeben kann. Und zum Beispiel, keine Ahnung, Arsch. Und dann kann man gucken, was in der Bibel zu Arsch steht. Also die Quelle ist Bibel, Autor Gott. Die Veröffentlichung sind erste. Ja, eins. Nach Welt. Ja, null. www.bibel-online.net und www.bibelserver-zusammengeschrieben.com. Das sind zwei hervorragende Seiten. Da steht alles so. Man kann sich sogar in Übersetzungen raussuchen. Ich habe jetzt Luther 84 und auf der anderen Seite gab es eine Luther 1912 oder was das war. Ich dachte für eine Sekunde, dass du nur die lateinischen Texte vorliest und dann wäre das schwer gewesen. Das würde ich ja selber nicht verstehen. Codex. Okay. Das ist ja interessant, dass du denkst, die Bibel wäre in Latein geschrieben. Ja, zwischendurch mal. Die gibt es ja in vielen Sprachen. Zwischendurch, stimmt. Man kann ja auch die Bibel auf Japanisch zitieren, also. Das wäre interessant. Ja, vor allem für die Hörer. Zum Crossover mit unserem nachher folgenden Abschnitt. Das wäre unter anderem interessant, ja. Aber meistens auch uninteressant. Gut, also, ich fange an mit dem ersten Bibelzitat. Es lautet: Lieber in der Wüste leben, als zusammen mit einer zänkischen Frau, die dir auf die Nerven geht. Stimmt, ist aus der Bibel. Hä? Auch in dem Wortlaut? Ist das der exakte Wortlaut? Ich zitiere oder ich erfinde. Aber dazwischen gibt's nichts. Das klingt wie aus der Jugendbibel zitiert. Mm. So, hey, cool, coole Sprache. Ja, das neue Jugendwort ist ja zänkische Frau. Wie gesagt, ich habe euch gesagt, welche Bibelsachen ich benutzt habe. Es ist die Luther-Übersetzung von 1912 oder die von 1984. Also nix Jugendbibel. War aber schon ein bisschen länger tot, der Luther. Also, Final Calls. Hm. Also ich würde sagen, zänkisch klingt schon danach, aber auf die Nerven gehen weniger. Ja, das klingt zu modern. Ja, aber ich sage, es ist drin. Also ich sage auch, es ist drin, weil das war so ein Halbsatz. Wenn Becker sich was ausdenkt, dann hätte sie einen richtigen Satz gemacht. Die hätte niemals eine Klammer nur aufgemacht. Ich sag mal, steht, richtig, das ist nicht Becker-Style. Ich sag mal, steht nicht drin, nur um dann schon mal Punktevorsprung Henrik, zu haben. Henrik, du noch? Ich habe sofort schon gesagt, dass es drin steht. Ja, dann haben alle recht außer Henning. Ja, toll. Es ist nämlich... Ja, weil ich wusste das. Ich habe die Bibel, ich habe das Alte Testament komplett gelesen. Wow, okay, also es ist im Buch Sprüche, was schon sehr gut ist. Und zwar Vers 19. Die coolen Sprüche aus der Bibel. Die 101 coolsten Sprüche. Da fällt mir ein, wann gibt es eigentlich das Update, das nächste Update auf Homopolyvalence? Bei 101. Jeden Moment kann das wieder so sein. Ich habe das letztens alles nochmal gelesen, vorgestern. Das ist super awesome. Alles? Ja, alles. Hast du es geschafft? Ich habe mich nachher wieder hingesetzt mit einem schönen heißen Kaffee. Mit einer Wolldecke aufs Sofa. Mhm. Ich bin über 30. Mhm. Das gelesen. Gut, also, schon mal nicht schlecht. Gut, dann der zweite Bibelspruch lautet: Siehe, der Herr gabet den Menschen andere Menschen, die ihm als Sklaven dienen sollen. Wenn ein Mensch das Lied von Ephemeron zur falschen Tageszeit singt oder den Namen des Herrn 7-mal hintereinander zur Abendsonne rufet, so darf dieser als Sklave genommen werden, denn er hat große Schande über sein Haus gebracht. Ich kann es euch auch in den Chat kopieren. Nein, das wäre so sagen, einfach. Hast du dir ausgedacht. Okay. Googeln wir das ja. Nein. Nee, das wäre cheaten. Weil dann können, genau. Also Roger sagt ausgedacht. Ruckzuck wird das gegoogelt. Ich sag stimmt. Ich sag ja. Auch ausgedacht. Scheiße. Ich sag ausgedacht. Ich hab's mir ausgedacht. Nein. Es gibt kein Lied von Ephemeron. Duh. Yes. Stimmt. Da hätte ich es wissen müssen. Das war die einzige Stelle, die nicht stimmt. Der Rest war alles. Ja, ich wusste, dass man nicht 7-mal Candyman zur Sonne sagen darf. Candyman. Okay. Oder Bloody Mary. Beetlejuice. Ja, okay. Nächster Bibelspruch. Nächster Beetlejuice. Willst du? Nächster Beetlejuice. Ja, genau. Willst du aber als Speisopfer etwas im Ofen Gebackenes darbringen, so nimm Kuchen von feinstem Mehl, ungesäuert, mit Öl vermengt oder ungesäuerte Fladen mit Öl besprichen. Ist aber dein Speisopfer etwas aus der Pfanne Gebackenes, so soll es von ungesäuertem Mehl sein, mit Öl vermengt und du sollst es in Stücke zerteilen und Öl darauf gießen. Stimmt. Ja, stimmt. Nee, stimmt nicht. Doch, ich sag, es ist drin. Also? Der Bibelexperte. Ich sag trotzdem, ja. Stimmt nicht. Einfach nur, um gegen den Strom zu schwimmen. Tim? Ich sag, es stimmt. Es stimmt, dass es in der Bibel steht? Ja. Henrik? Genau, das habe ich auch gesagt. Okay, es steht tatsächlich drin. Und zwar im dritten Buch Mose. Genau. Das habe ich auch gesagt. Richtig. Kapitel 2, Vers 4 bis 6. Es ist nur eines von vielen Sachen, die über Speisopfer drinstehen. Aber ich habe das, wie es meiner Natur entspricht, das Suchwort Kuchen eingegeben. Und dann kam ich da ein. drittes Buch, Mose, Kapitel 2, 4 bis 6, genau. Also wenn man mal nicht weiß, was man abends so als Speisopfer kochen soll. Guck ich mal in das schönste Kochbuch. Die Bibel. Ungesäuertes Mehl, genau, mit Öl vermengt. Ja. Ist das nicht wunderbar? Auf jeden Fall nichts ohne Schuppen essen. So, das heißt, ich habe jetzt noch 16 Punkte. Ja, du hast noch 16 Punkte. Okay. Roger hat jetzt nach meiner Zählung 19. Ganz komplexe Regeln. Nein. Okay. Das nächste ist ein bisschen dicey, also haltet euch euren Schritt fest. Würfelig. Wenn ein Mann aus seinem Glied einen Ausfluss hat, so ist er unrein. Mag sein Glied den Fluss ausfließen lassen oder nicht, so ist er unrein. Stimmt nicht. Es stimmt. Stimmt. Ich würde auch sagen, stimmt. Es stimmt. Mist. Es ist im dritten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 1. Das ist das gute Buch. Da stehen alle Sachen drin, die man wissen muss beim dritten Mose. Ja, Mose ist eine Fundgrube. Es ist fast sogar besser als Offenbarung. Obwohl, warten wir mal noch ab. Also, alle Verhaltensregeln sind da drin für die Israeliten. Alle Verhaltensregeln, ja, das ist ganz hervorragend. Aber dieser Ausfluss, es geht tatsächlich um Spermafluss. Also wenn man nachts einen feuchten Traum hat, dann ist man unrein. Egal, ob es ausfließt oder nicht. Ja, ach nee, da muss ich schon waschen. Ja, man muss sich schon waschen. Man muss unter der Dusche schlafen. Oder ein Schweißopfer darbringen. Das mache ich auch, jeden Tag. All meine Mitmenschen sind Schweißopfer. Also, wir halten fest, ich habe einen Punkt, ihr die anderen nicht. Gut. Nächster Spruch. Das Einhorn aber sprang auf und verschlang das Kamel. Und es fraß jedes Tier auf dem Berg und auch alle Frucht des Waldes. Also, Bibel oder Nicht-Bibel? Henrik. Henrik oder nicht Henrik? Stop it! So, ich glaube, Becker, der letzte Teil, da warst du nicht hörbar. Also ich habe zumindest jetzt nichts gehört. Ach so, okay. Genau, wir haben nichts von dir gehört. Deswegen, okay, gut. Ich sag jetzt nochmal den Satz. Ja. Also, das Einhorn aber sprang auf und verschlang das Kamel. Und es fraß jedes Tier auf dem Berg und auch alle Frucht des Waldes. Das stimmt nicht. Tim? Das stimmt nicht. Henning? Also ich weiß, dass Einhörner vorkommen in der Bibel. Ja, ich weiß nicht, ob die... What? Ob die... Also ich glaube, das stimmt auch nicht. Nicht in dem Kontext. Ich sage einfach mal, es stimmt. Das ist so komisch. Es ist sehr komisch, aber ich habe es erfunden. Yes. Es ist, also Einhörner kommen irgendwo in der Bibel vor, aber ich habe den Teil nicht gefunden, weil ich habe sowohl Einhorn als auch Einhörner eingegeben als Suchbegriff. Man findet es nicht. Die müssen irgendwie umschrieben werden oder sowas. Pferde mit einem Horn oder sowas. Unihorn. Unihorn, genau. Das gute Unihorn. Gut. Im Moment führt Tim mit +5 Punkten. Nicht schlecht. Also, in Wirklichkeit. 5 plus 5. 16. Roger ist auf Platz 2 und Henrik und Henning, ihr seid gleich auf. Ja, natürlich. Mhm. Gut. Jetzt etwas Erheiterndes. Yes. Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Ja, ist richtig. Ja, finde ich auch. Ich weiß sogar, an wen es ist, glaube ich. Ja, toll. Dann sage ich natürlich auch, dass es richtig ist. Aber vielleicht tue ich auch nur so, um die anderen reinzulegen. Ja, das wäre mein. Ja, aber dann würdest du keine Punkte kriegen, wenn ich auch sage, es ist richtig, also sage ich, es ist richtig. Also alle richtig. Sagen richtig und alle haben recht, weil Roger recht hatte. Es ist im Buch Jesia. Ich weiß aber nicht, was der Kontext ist. Das kann der Roger uns jetzt erzählen, nachdem er sich so weit aus dem Fenster lehnte. Nee, jetzt habe ich es wieder vergessen. Jetzt hast du es conveniently hast es jetzt vergessen. Na gut. Ich glaube, ich habe mich geirrt. Ich dachte, es wäre Sarah, aber ich glaube, es ist irgendwie das Volk Israel oder sowas. Das ganze Volk Israel. Ja, das gibt's öfters. Ja, bist du eigentlich der einzige katholischen Glaubens, Roger, von uns? Ich weiß nicht, ist Tim nicht auch katholisch? Nee. Na, dann nur ich. Ja, siehst du, dann hast du eh einen Heimvorteil. Das stimmt. Aber ich habe die Lutherbibel benutzt. Die Lutherbibel. Ja, okay. Die Lotterbibel. Die Lotterbibel. Die Loserbibel. Okay. Ich lese immer nur die Papstbibel. Gut, jetzt führt Tim immer noch. Wenn ich jetzt immer jede Runde dieselbe Antwort gebe wie Roger. Okay. Dann kannst du immer noch verlieren gegen zum Beispiel Henning und Henrik. Ja, aber ehrlich, das ist doch unwahrscheinlich. Na gut. Seid froh, dass ihr nicht hier seid. Ich werde gerade ganz aggressiv. The odds are ever not in their favor. Komm, wir sagen jetzt alles dasselbe, was Roger sagt, damit wir... Toll! Nur damit ich verliere. Oh. Okay. Zum Thema Blutbart. Wenn aber ein Mann bei einer Frau liegt, bei der die Zeit des Blutflusses kam, so ist der Mann unrein und so soll er seinen Bart abschneiden. Er soll den Bart zu einem Priester bringen und ihn zusammen mit einer Turteltaube verbrennen. So ist er, bis der Rauch sich verziert, unrein. Stimmt. Stimmt nicht. Stimmt. Ich sag auch stimmt. Ja. Okay, Moment, das war mir zu schnell. Henrik? Das stimmt nicht. Tim? Stimmt. Henning? Stimmt. Darf ich noch eine Frage Moment, stellen? Roger? Ja, auch. Stimmt. Was ist deine Frage? Hast du auch Teile zum Teil teilweise übernommen und dann geändert, einen Teil davon? Oder hast du es komplett erfunden? Ich habe bei einem habe ich einen Satz übernommen, aber das merkt ihr dann schon. Also, Also der erste Satz war auf jeden Fall drin. Ja, der war nämlich drin. Und der zweite auch mit dem Priester, aber ich weiß, dass mit dem Turteltrauben verbrennen hat mich jetzt so verwirrt. Ich muss dabei bleiben, was ich gesagt habe mit der Turteltaube. Also, Henrik, du hast recht. Ich hab's erfunden. Yay! Yeah! Wow. Aber krass. Wow. Die Turteltraube muss verbrannt werden von einer Frau, bei der Zeit des Blutflusses kam, damit sie wieder reine ist. Also Turteltaube steht so in der Bibel drin. Das Way hat to steal auch... my thunder. Ja, sorry. aber wenn ein Mann mit einer Frau schläft, die ihre Tage hat, muss er nicht seinen Bart abschneiden und ihn zum Priester bringen. Ach so, ich dachte, er hat nur mit der im Bett gelegen. Ja, es tut mir leid. Das war vielleicht das ein bisschen am Bib. Ja, danke. Ich weiß. Meine Bibellingo ist on spot. Ja. Beim nächsten Mal Poetry Slam kannst du es auf jeden Fall machen. Ja. Der nächste Spruch heißt: Ich weiß, wo du wohnst. Ja, creep. Es ist ja nur lustig, wenn es wahr ist. Also sagst du, es wahr. Ja, auf jeden Fall war. Weil sonst... Das sage ich auch. Ich sage das auch häufig allgemein zu Damen, die ich kurz kennengelernt habe. Und es ist nicht creepy. Nur mal, um das klarzustellen. Tim? Ja, ich sage auch, das war es. Ja, es ist lustig, weil es war es. Und Henrik, für dich als Tipp, ja? Wenn du das zu einer Frau sagst, dann kannst du sagen, in Offenbarung 2, Vers 13 steht. Genau, dann ist es nämlich nicht mehr creepy, wenn man sagt, ich bin auch gläubig. Ja, super. Damit steigen die Chancen wieder. Super Anmachspruch. Steht das in der Bibel? Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Ist aufgetankt, ist aufgetankt. So. Dann, also es ist knapp. Der nächste Spruch. Wenn eine unreine Frau ihre Fußnägel auf dem Lager eines Mannes streuet, so ist jedes Kind, das mit dieser unreinen Frau auf dem Lager jenes Mannes gezeugt wird, ein Greuel und wird ohne Fußnägel geboren. Also das ist ganz schön eklig. Da sag ich mal, stimmt nicht. Look, look. Ich würde auch sagen, das stimmt nicht. Ich weiß nicht, ob die sich die Fußnägel damals geschnitten haben, so unbedingt. Oder wann wurde der Nagelklipper erfunden? Das ist von Moses wahrscheinlich erfunden. Schon 2000 vor Christus bei den Chinesen. Das Necessaire erfunden. Und dann wieder vergessen. Und dann wieder erfunden. Tim und Henrik, ich brauche eure Antwort. Also ich sage, es stimmt nicht. Die Lingo würde zwar passen, aber ich glaube nicht, dass da was in Fußnägel. Ich sage, es stimmt, weil wir sehen uns jetzt zum Glück nicht und ihr seid ja nicht hier, aber ich habe mir vorhin die Fußnägel geschnitten und die liegen noch auf dem Tisch. Das ist ein Zeichen. Ich würde sagen, das ist ein Gräuel. Ja. Tja, Henrik, da zeigt sich, dass du Götzenanbetung betreibst, denn es stimmt nicht, ich habe es erfunden. Oh, nein, der teuer ist. Trotzdem, jedes Kind, was ihr auf den Tisch zeugt, ist ein Gräuel und wird ohne Fußnägel geboren. Ja, schön, ja. Gut. Ja, scheiße. Ich habe sie erst weggeräumt, for the record. Das ist jetzt schon zu spät, das war schon Götzenanbetung anscheinend. Gut, nächster Spruch. Wie ein Loch im Dach, durch das es bei Regen ständig tropft, so ist eine keifende Frau. Sie zum Schweigen bringen? Genauso gut kannst du es versuchen, den Wind anzuhalten oder Öl mit den Fingern festzuhalten. Ausrufezeichen. Ja, stimmt. Das klingt ein bisschen wie aus einer Teflon irgendwie. Ja, ich sage auch mal, das stimmt. Ich auch. Also ich meine, der Inhalt stimmt offensichtlich, aber ich glaube, es ist auch aus der Bibel. Also wir sagen alle, es stimmt. Ja, es stimmt auch. Es ist auch ein wunderbarer Spruch aus dem Buch Sprüche. Und zwar, ich hatte auch mal so ein Alf-Sprüche-Buch, ist das so ähnlich? Bibelsprüche, Kapitel 27, Vers 15 bis 16. Vers 17 ist null Problem. aus dem Buch Stammtisch. Und der 18, das ist irgendwas Melmark. Katzen sind köstlich. Das 20, ich will die Katze essen. Lucky, ich will dich essen. Genau. Und ja, am Set sind immer alle reingefallen in die Löcher. Oh. Wo Alf rauskommt, weg the Mo. Das Horror-Set. Gut. Wo wir schon beim Thema Frauen sind, da kann es auch gleich sexy weitergehen. Der nächste Spruch lautet: Und du sehntest dich nach der Unzucht deiner Jugend, als die Ägypter nach deinen Brüsten griffen und deine Busen betasteten. Stimmt nicht. Das ist viel zu explicit für die Bibel. Stimmt nicht. Sag ich, stimmt nicht. Nein! Oh, dann müsst ihr ja doch mal die Bibel lesen, wenn das stimmt. Also, Henrik? Ich bleib bei meiner Aussage: Stimmt nicht. Ich würde auch sagen, stimmt nicht. Nur Roger sagt, es stimmt. Ja. Dann führt Roger. Ah, Roger ist gleich auch mit Tim, immer noch. Gleichstand Roger und Tim sind immer noch gleich auf. Das ist gut. Dann führt Roger sowieso, aber in diesem Fall liegt er falsch. Also, es ist in Hesekiel, Kapitel 23, Vers 21, da geht es um zwei Huren, die lustige Namen haben, wie ich mir nicht gemerkt habe. Schade. Hure 1, Hure 2. Ohura und... Die eine hieß auf jeden Fall Alexandra Nelde. Alexandra Nelde. Ein biblischer Name. Die Hure von Babylon und die Hure von Babylon. Okay. Ja, Hesekiel ist, finde ich, einer der schönsten biblischen Namen, die man seinem Kind geben kann. Ja, auf Englisch klingt das auch super badass. Direkt nach Habakuk. Mein Fallout-Charakter heißt auch Hesekiel. Das klingt auf jeden Fall sehr righteous. Ja. So wie Captain America. Gut, der nächste Spruch. Was ein Dummkopf sagt, das führt zu Streit. Und jedes seiner Worte schreit nach Schlägen. Aber ich habe das erste nicht verstanden. Wer sagt was? Was ein Dummkopf sagt, das führt Dummkopf, zu Streit, okay. Und jedes seiner Worte schreit nach Schlägen. Das klingt nach dem Buch Sprüche. Ah. Ich würde sagen, es stimmt nicht. Henning? Stimmt nicht. Roger? Das ist echt schwer. Das ist das Schwerste bisher, glaube ich. Ah. Wirklich? Ja. Ich würde sagen, es stimmt. Okay. Weil du eben gesagt hast, es kommt noch ein Spruch. Und ich glaube, damit hast du dich verplappert. Habe ich gesagt? Es ist tatsächlich ein Spruch aus Sprüche. Bonuspunkt. Oh. Yes. Nein, gibt keine Extra-Punkte. Ich habe das Metagame gewonnen. Du hast auf jeden Fall unsere Anerkennung. Ich habe schon dreimal gesagt, aus welchem Buch es kommt. Was? Nein. Ja. Henrik, hast du dich früher beim Melden noch immer, hast du immer geschnipst? Oh Gott, ja, bestimmt. Die Hand hochgehalten. So ein Schnipser. Du bist an die Stuhlkante nach vorne gerutscht und hast dann gesagt. Und dann habe ich immer so, wenn ich das doch nicht wusste, Elefantenohren gemacht. In einer Bewegung. What? Okay. Noch kurz, eine kurze Zwischenfrage. Ich habe das erst letzte Woche oder so gelernt, dass es in Baden-Württemberg strecken und nicht melden heißt. Strecken. Kennt ihr das auch? Kennt ihr das? Kenn ich nicht. Es sind noch 5 Bibelsprüche. Ihr wart gerade weg, deswegen weiß ich nicht genau, worüber ihr geredet habt. Aber, ja. Also es sind noch 5 Sprüche, ja. Und im Moment führt Roger mit 10. Tim hat 9. Oh. Henrik hat 8. Und Henning hat 2. Was? Das war ja Quatsch. Henning hat 7. Ich hab 2. Oh Mann. Aber es war alles. Minus 2 hat Henning. Okay, genau. Es ist noch alles drin. So, der nächste Bibelspruch oder Nicht-Bibelspruch lautet: Und ich sah und ich hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme: Kah! Die Söhne Israels haben den Ring zerstört und das Land Gottes und der Menschen sind gerettet. Ja, falsch. Das ist aus Herr der Ringe. Wenn das jetzt wahr ist, dann google ich aber. Dann ist Tolkien ein alter Plagiateur. Ja. Tim? Dann kriegt ihr eine 6 und muss die Arbeit neu schreiben, a.k.a. Herr der Ringe. Schon in der Bibel waren Adler overused. Tim und Roger, ich brauche noch eure Antworten. Also ich würde sagen, es ist nicht drin. Da muss ich sagen, es ist drin. Es ist nicht drin. Ach. Aber da ist der erste Satz ist tatsächlich aus der Bibel und ich sah und ich hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme: Alles ab Chor, habe ich erfunden. Das war auch der Punkt, an dem ich dachte, das ist vielleicht nicht drin. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu einfach. Das ist der erste Bibelsatz, den ich erfunden habe übrigens für dieses Thema, also da war es noch ein bisschen holprig. Mhm, aber tatsächlich gibt es Adler, die durch den Himmel fliegen und mit großer Stimme irgendwas rufen, ist nicht nur bei Tolkien. Ja, sag nicht in welchem Buch, weil ich weiß, das kriege ich einen Bonuspunkt, wenn ich sage, in welchem. Ja. Ich weiß es doch nicht. Ah, wer weiß es? Wer weiß, woraus der erste Satz stammt? Das muss im Buch Mose? Im ersten Buch Mose. Nein. Okay, dann nicht. Im zweiten, dritten. Im 18. Buch. Nein, es ist in Offenbarung. Ah, das meine ich. Natürlich. Hm. Ah ja, das stimmt, ja. Hat man drauf kommen. Gut, dann der nächste Spruch oder Nichtspruch lautet: Wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklavin ins Auge schlägt und zerstört ist, der soll sie freilassen um des Auges willen. Stimmt. Stimmt. Ja, sage ich auch. Es stimmt. Denn was soll man mit einem halbblinden Sklaven? Das bringt einem nichts. Das kann man auch freilassen. Damaged goods. Ja. Richtig, da gibt es schon noch Verwendung. Abspülen kann wohl jeder. Auch mit einem Auge. Ja. Aber vielleicht kann man halt mit nur einem Auge die ganzen Ölflecken und das ungesäuerte Mehl nicht so gut erkennen. Richtig, es wird ja immer nur alles mit Öl gemacht. Das haben wir. Was gibt es heute? Ungesäuertes Öl. Mehl mit Öl. Es war zu wenig. Mein Lieblingsessen. In Aronofskys Noah war auf jeden Fall nicht genug Öl kochen. Trotzdem ein guter Film. Okay. Was waren das für Öl damals? Wahrscheinlich kaltgepresstes natives Olivenöl. Von den Steingolems. Ja. Oder Sesamöl. Extra Vergine. Oder Rapsöl. Damit sind die ja nach Auto gefahren. Es war wahrscheinlich, wie Gottes wahrscheinlich Raps. Das Beste aus Raps. Ja, das stinkt aber immer im Sommer, diese Felder. Okay, du riechst ja wie in der vierten Bude, Moses. Moses, hast du schon wieder dein umgebautes Dieselfahrzeug? Das riecht in der vierten Bude. Aber dafür wird alles recycelt. Oh ja, nochmal TÜV bekommen. Aber Gott hat doch vorgesehen, dass wir alle Biodiesel fahren. Nachdem ich hier den alten Astra umrüsten habe lassen. Tja, wie schön wäre es, wenn die Bibel so gegenwartsbezogen wäre. Ja. So. Nee. Drei. Muss nochmal aktualisieren. Rewrite. Sprüche habe ich noch. Und diese drei Sprüche werden jeweils immer ein bisschen länger. Also kommt jetzt ein schön kurzes, knackiges, nämlich: Ein fettes Kind ist so unnütz wie ein lahmes Kalb. Stimmt. Ja, es stimmt. Auch außerhalb des Bibelkontexts. Stimmt. Ich sag stimmt nicht. Damit hat Roger recht. Na. Das habe ich mir ausgedacht. Ach Mann, ich hasse das. Okay. Nächster Spruch. Denn dies gebietet uns Gott, der Herr. Jede Frucht in der Form eines Hintern esset nicht, denn diese Frucht ist voller Verderben und soll euch den Tod bringen. Stimmt nicht. Es kann nicht sein, dass ein Pfirsich nicht bibelkonform ist. Stimmt nicht. Das ist viel zu lecker. Pfirsich? Achso, ich dachte jetzt eher so an Kürbis. Ja, ich weiß nicht, wie deine Freundin aussieht. Papa. Ist ja Karneval. So, ihr wart kurz weg, Tim und Roger. Ich brauche eure Antworten. Ich sag, stimmt nicht. Ja, stimmt nicht. Es stimmt natürlich nicht. Dem Herr ist es egal, welche Form die Frucht hat. Also egal würde ich nicht sagen. Ich glaube, er hat das schon seine Freunde. Oh ja. Achso, God hates fix oder sowas. Steht ja immer bei den ganzen... Nein, egal. Nächster und letzter Spruch, aber so wie es aussieht, kann niemand Roger einholen, denn er hat 14 Punkte. Aber wir machen es trotzdem zum Spaß. Ach Roger, hast du ganze einen hast du falsch beantwortet. Das ist ja, ja, bisher. Vielleicht sind es noch zwei. Alles aber, was nicht Flossen und Schuppen hat im Meer und in den Bächen von allem, was sich regt im Wasser und allem, was lebt im Wasser, soll euch ein Gräuel sein. Stimmt. Von ihrem Fleisch dürft ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr verabscheuen, denn sie sind ein Gräuel für euch. Denn alles, was nicht Flossen und Schuppen hat im Wasser, sollt ihr verabscheuen. Ja, stimmt. Das ist... Ja, das stimmt. Das was sagen Tim und Roger? Das ist auch das ist meine Lieblingsstelle. Das ist wirklich eine meiner Lieblingsstellen, weil damit konnte ich immer begründen, dass ich keine ekligen Muscheln essen will in Japan. Und Shrimps. Richtig. Ja, also wir sagen alle, es stimmt. Ja, bei Schrift wurde eine Ausnahme gemacht. Ist richtig. Also das steht in der Bibel und zwar im dritten Buch Mose, Kapitel 11. Siehst du, ich habe es zum vierten Mal gesagt, in welchem Buch es steht. So trug es sich zu jener Zeit, als die fünf Verrückten aus Tübingen einen Podcast aufnahmen, dass Roger mit 15 Punkten das Spiel gewann. Na toll, wer hätte es geahnt? Ich muss aber auch sagen, ich habe die letzten Tage auch immer biblische Lektüre abends gelesen. Ah, hätte ich das gewusst, dann hätte ich ein anderes Quiz gemacht. War es natürlich ein bisschen gescheatet sozusagen. Na gut, aber Roger, fandst du meine Bibellingo on spot? Nein. Oh. Weil du hast ihn nur einmal reingelegt. Aber ich fand es ein bisschen mehr on spot. Also, Becker, kannst du fürs nächste Mal ein Metal Gear Solid Quiz machen, ein Metal Gear Solid 5 Quiz, weil das spiele ich nicht. Ich spiele überhaupt nicht mehr. Kannst du mich bitte ein Fallout 4 Quiz machen? Das hat Roger nicht. Und danke bin ich trotzdem. Vielleicht haben ja die Hörer mitgemacht beim Quiz. Und Ja, schreibt uns eure Antworten. Macht ein Foto von eurer Punktzahl, schickt euch die Punktzahl auf eine Postkarte. Genau, an 555. 200 Mainz. Einsendeschluss ist wie immer der kommende Dienstag. Es gibt zu gewinnen einen Rucksack von Scout. Oder tweetet eure schönsten selber gemachten Bibelsprüche und Roger muss dann sagen, ja, welcher on spot ist. Welcher wieder da? Ja, Mecca, das haben wir nicht gehört. Ah, okay. Ich habe gesagt, oder? Also, ich schätze mal, ja. Der... Ah, oder? Ich habe gesagt, oder? Ihr tweetet eure schönsten selber gemachten Bibelsprüche und Roger muss sie judgen und sagen, welche on spot sind. Das ist auch eine gute Idee. Hat er sehr Bock drauf. Weil das bedeutet, dass Roger die ganze Zeit auf Twitter gucken muss. Ja. Ich gucke eh relativ oft. Aber mach ich gern. Henrik, kannst du Tau eigentlich mal fragen, ob Kinder in der Schule immer noch E-Specs tragen? Ja, die malen doch immer noch das um, dass sie aus dem E ein A machen und aus dem T ein I. Und dass das dann ein Assi-Pack ist. Ah, stimmt. Und hat das nicht gemacht? Und man noch Mercedes-Sterne dranhängen, ne? Ja, klar. Aber es gibt auch welche, die machen da Fastback draus. Das ist natürlich auch angebracht. Oder hat man jetzt immer das VW-Logo am Rucksack, weil VW ist ja eindeutig mehr Badass jetzt. Das ist so extrem Badass. Habt ihr eigentlich ordentlich an Zuwachs bekommen in der Firma wegen der ganzen VW-Sachen? Solche Fragen kann ich hier im Podcast nicht beantworten. Hast du wieder NDA unterschrieben? Bei uns ist immer der Running Gag. Ja, jetzt können wir mal zu VW gehen und fragen, ob die Marktforschung machen wollen. Ja, das ist der Marfo-Witze-Katalog. Aber wir sind ja breit aufgestellt. Das ist ja alles ganz okay. Also ihr trinkt schon morgens ganz früh, oder was heißt das? Ja, da kann man jetzt mal einen Cold Call machen bei VW. Und dann sind sie vielleicht sogar bald, wie man das nennt. Macht ihr auch so Disco-Calls? Ja, klar, Disco. Ist immer Disco. Disco-Call. Ja. Wir haben sogar eine Disco-Glocke bei uns. Also für alle unsere Freunde, die in ähnlichen seelenlosen Industriezweigen arbeiten wie wir. Ich empfehle euch auch so eine Disco-Gong. Das wollen die immer, wenn ihr einen Disco-Call macht, einfach dagegen hauen. Das wollen die bei uns auch machen. Und dann sagt er immer, nee, die muss dann am besten mit Samt ausgelegt sein, damit man die nicht hört. Die Disco-Glocke. Also kannst du denen sagen, bei Applause gibt es eine Disco-Gong. Das leite ich weiter und dann wird das bestimmt auch bald umgesetzt. Ja, das ist ja auch voll die Abwanderung von eurer Firma zu Applause und du bist bald der Einzige. Ja, bin ich sowieso schon. Weil alle krank sind. Weil Karneval ist, ne? Und dir ist das egal. Alle sind Jack, außer ich. Obwohl, ein bisschen bin ich ja auch Jack. Das ist gut zu hören. So ein paar Bützchen gibst du schon auch. Ne? Ja, ich glaube, Henning ist jetzt noch Jack, aber wenn dann wirklich mal Karneval vor der Tür steht, also so richtig vor seiner Haustür steht. Ja, und die sagen, hey, gib uns all deine Inneneinrichtung. Wir fänden alles. Hey, wir pinkeln gegen deine Haustür und machen deine Fenster kaputt. Dann das ist machen das, glaube ich, ja. Nein, das machen sie hier nicht. Ja, weil eigentlich ist Karneval wie The Purge. Ungefähr. Ah, ja. Ein Tag, da ist alles legal. Ja, man darf ruhig morden. Das kann irgendwann geht zu Ethan Hawke nach Hause. Ja, du musst auf jeden Fall aufpassen, dass du an dem einen Tag nicht mit Krawatte ins Office gehst. Ja, nein, gerade heute. Sonst immer schön mit Kapuzenpulli, aber heute habe ich mal gedacht. Heute das Erbstück. Hübsch. Das Einzige, was mich an meinen Großvater erinnert, ist diese Krawatte. Die hat er durch den ganzen Krieg getragen. Ja. Vielleicht ziehe ich extra nach. Vielleicht immer ein Hipster war in der Normandie. Also seine Kollegen haben gesagt, sag mal, wie siehst du denn aus? Er sagt, ey, egal wie sehr wir hier verrohen, ich muss immer noch ein bisschen Menschlichkeit bewahren. Ja. Don Draper. Was ist denn, wenn man eine bereits abgeschnittene Krawatte anzieht? Dann wird man bestimmt auch belächelt. Nee, dann wird einem die Kehle durchgeschnitten. Nee, du kannst ja behaupten, okay, dass es dir in der U-Bahn passiert ist. Ah, nee, du fährst nicht U-Bahn. Mm. Ja, das mache ich. Ich mache das so oder so, weil ich auf jeden Fall die Aufmerksamkeit möchte. Okay. Legit. Ja, es ist nicht leicht. Ja, nicht leicht wird auch das Quiz, das ich für die nächste Folge vorbereite. Bin ich gespannt. Da könnt ihr euch schon mal alle drauf freuen. Weihnachtsquiz. Schon mal. Das Weihnachtsquiz für die Weihnachtsfolge. Warm anziehen. So, weiter geht's, ne? Jetzt wollten wir nicht über Sprachwissenschaft reden oder so? Irgendwas hatte Roger. Ja, ich habe ein Kleinod, was ich schon seit Jahren mit mir herumtrage. Ich habe es letztens dann entfernen lassen beim Arzt, aber ich habe auch eine schöne Geschichte. Nämlich hier so ein Buch oder wie soll man es nennen, ein Lehrstück im Internet von einem Japaner, der gerne seinen Landsleuten die deutsche Sprache näher bringen möchte. Wie wir alle wissen, sind Japaner hauptsächlich damit beschäftigt, so halb pornografische Spiele mit minderjährig aussehenden Anime-Figuren zu spielen. Und daraus wird dann auch dieses Lehrbuch sozusagen gebastelt. Die Quellen sind alle echte Quellen aus solchen Spielen oder Animes. Und es sind dann sehr interessante Beispieltexte. Davon möchte ich gern ein paar euch mitteilen, auf das ihr dann sagen könnt, ob ihr auch gerne ein so schönes Lehrbuch gehabt hättet. Gut. Also es kann nicht besser sein, als das, was wir in der Uni hatten, oder? Weil ja, ich weiß nicht, was ist interessanter als Halbleiter? Vollleiter. Ja, oder die Leiter, wo John Lennon draufgestiegen ist, als er hier Yoko Ono kennengelernt hat. Die Geschichte kenne ich das gar nicht. Das stand auch im Lehrbuch. Echt? Ja. Es war sehr leiterlastig, aber dafür weniger Brüste. Mit dem Bedouin. Das stimmt. Mit der Leiter ins Bett. Das war ein Hoch. So, der erste Satz ist, um Sein und Haben zu erklären, ist, die kleinen Mädchen sind Verteidigerinnen, die vor den Raummenschen die Erde behüten. Okay. Und was man auch merkt, ist, dass die hauptsächlich wahrscheinlich irgendwie Goethe lernen oder so in Japan. Mhm. Da gibt es auch Sätze wie, der Lehrer für Klassik ist närrisch wie ein Naturdenkmal. Ja. Und ein paar alte, schon fast unbekannte Worte werden wieder benutzt. Du bist bloß unterm Nachthemd. Bloß, ich verstehe. Aber wenigstens ist die Person nicht barbusig. Da regt sich einiges. Vielleicht kommt sowas noch, ich bin mir nicht sicher. Bloß. Manche Sachen werden auch einem erst bewusst, wenn man schon eigentlich Japanisch ein bisschen kann. Zum Beispiel, was bedeutet der Satz, oft geht er zum Café der Hausangestellten? Wer weiß es? Ja. Alle? Alle. Auch die Hörer? Auch die Hörer? Wenn ja, schreibt uns eine Postkarte. Aber bitte frankiert. Es gibt natürlich in Japan die Meido-Cafés, wo ja, Mädchen sich ihr Taschengeld verdienen, indem sie als Maid verkleidet, also als Dienstmädchen, ja, einen Kuchen verkaufen, der ganz teuer ist. Genau. Der war alles schon im Maid-Café von uns? Ich nicht. Ich auch nicht. Nein, ich auch, also niemand. Nur ich? Ja, du. Hä? Und du. Nur ich? Ja, es gehen immer nur Frauen in den Meido-Cafés. Und wie war's, Becker? Richtig. Naja, ich habe gutes Trinkgeld gekriegt. Hä? Das ist geil. Wieso hast du Trinkgeld bekommen? Was? Nein. Das war weird. Ja, hallo, in Japan gibt es kein Trinkgeld. Ja, ja. Damit habe ich mich verraten. Nein, ich war in Akihabara. Natürlich. Mhm. Mit meinem ehemaligen Gastbruder dort. Der hat sich extra einen Tag freigenommen, um mir Akihabara zu zeigen. Und wir waren. Das ist besonders lustig für alle, die diesen Gastbruder kennen. Nein, niemand kennt den. Das war nicht der, der auf unser Essen genießt hat. Ach, um Gottes Willen, nein. Das ist. Ja, ja, ich weiß. Das war der Gastbruder, den ich hatte, der, als ich so 16 war, und der hat bei uns in Deutschland gewohnt. Ach so. Den kennt keiner von euch. Mhm. Ja, jedenfalls sind wir zuerst in einen Laden für Kostüme gegangen, was ganz interessant war und ganz cool, bis da plötzlich ein Kostüm war für Erwachsene, aber das Kostüm war Kindergarten-Kinderuniform. Also in Japan gibt es halt diese Kindergarten-Kinderuniform, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, mit so gelben Kappen und so einem kleinen blauen Zelt, was die Kinder anhaben. Ja. Und das war schon weird und dann wurde es immer weirder und dann habe ich beschlossen, dass wir vielleicht gehen sollten und dann ja, habe ich das Sailor Moon Kostüm doch nicht gekauft, was da war, leider. Weil da waren an komischen Stellen, war dann so Löcher, wo ich gedacht habe, da muss eigentlich Stoff hin und naja, ne? Da, wo die Engelsflügel aus dem Rücken kommen. Genau, genau. Dort. Ja, genau. Okay, und dann warst du im Maid Café, du hast jetzt viel drumherum geredet. Und das war irgendwie mal wieder so ein Ding, dass einfach jemand seine Wohnung als Café angemeldet hat. Und man durfte da auch nicht mit seinen Schuhen rein. Man hat dann so riesige 50-mal getragene Schlappen mit Hasenohren bekommen. Und die Mädels hatten dort alle auch so Hasen- oder Katzen- oder Bärchenohren an. Ach, die so, was sweet. So ganz plüschig waren. Ach so. Und das ist total goldig, ey. Ja, es ist super goldig gewesen, super sweet. Und die Mädels haben dort alle... Es war in keinem Sinne irgendwie so sexuell, sondern eher Unterhalt, also niedlich und ja, flauschig. Man weiß es ja meistens nicht, weil ja. Auf der anderen Seite, da wo man nicht reingehen durfte, waren dann so Abteilungen mit so duschkabinenmäßigen Vorhängen. Also wer weiß, was da so abgeht. Also bei uns in Japan am Bahnhof war ein Laden, der hieß Densha de Go und der war so von innen wie Densha. Ja, wie Zugabteile und da waren die Bediensteten als Schaffnerin verkleidet und das hat ziemlich viel Geld gekostet, irgendwie 50 Euro die Stunde, aber da durfte die begrapschen. Wow. War das so ähnlich? Nee, sowas nicht. Es war sehr viel harmloser. Wieso warst du da drin? Nein. Er hat es aus der Theorie. Das hat mir Freund erzählt. Freunde. Heißt der Freund Patricio? Ja, und da, für dieses Thema gibt es dann auch direkt wieder einen weiteren Beispielsatz, der dazu passt. Ich gebe den. Ach, sorry, dass wir das Thema so derailed haben, Roger. Ja, das passt wirklich dazu. Danach kannst du da gerne weitererzählen über Patrizio, den keiner kennt. Für ein Mädchen schlägt sie mich ohne Mitleid mit der Hand stark. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon von Mädchen stark geschlagen wurdet, aber. Das ist aber ein komplizierter Satz. Jeden Tag. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein Satz, den man als Anfangsschüler der deutschen Sprache, als Anfänger der deutschen Sprache lernen sollte. Der wird einem sehr viel helfen. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich mache ja seit ein paar Monaten mittlerweile schon, spiele ich ja mich langsam durch das Spiel Yakuza Zero auf YouTube und ich habe die vorletzte Folge habe ich hochgeladen, wo ich eine Domina unterrichten musste, in guten Domina sein, weil das Spiel ja so ist. Und da habe ich dann ein Foto von der Domina als Videofoto gemacht und das ist mit Abstand die am meisten angeklickte Folge. Genau. Das ist so traurig. Aber das hast du gut gemacht. Ja. Das war eine gute Taktik. Ja, aber so langsam lernst du, wie der Hase läuft, Henrik. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt in jedem Video, das ich auf YouTube packe, irgendwie eine Frau auf das Thumbnail packe. Wie heißt dein Kanal? Ja, natürlich Sun Sun Chao. Oh, ich habe Sensen Chao getippt. Nee. Das gibt's auch. Ach, scheiße. Aber wie als hätte es der Weltgeist vorhergesehen, ist der nächste Beispielsatz genau zu diesem Thema. Nämlich, perfekt. Seit er ins Netzspiel gefallen ist, ruht seine schöpferische Tätigkeit. Wunderbar. Was? Was soll das denn heißen? Was ist das Japanische? Also was soll das heißen, seit er sich mit Internetspielen beschäftigt, macht er kreativ gar nichts mehr? Das oder? Heißt, er spielt den ganzen Tag nur WoW. Ja, aber da steht auch immer der japanische Satz bei. Ist das gemeint, dass er... Ja, was ist, mit der schöpferischen Tätigkeit? Das verstehe ich nicht. Ja, tatsächlich halt schöpferische Tätigkeit. Da hat halt einer das eingegeben und schöpferische Tätigkeit kam raus. Halt Sachen machen. Kriegt nichts mehr gebacken. Kriegt nichts mehr gebacken, genau. Ja, tatsächlich hat das Domina-Outfit-Video 74 Aufrufe zu dato. Und das ist so absurd, weil das erst das nächsthöchste ist, ich glaube, 36, so wie ich das sehe. Ah, nee, das ist gar nicht wahr. Nee, der erste Teil hat 100. Nice. Da möchte ich dich fragen, kannst du schon davon leben? Natürlich. Ich lebe nur noch davon. Ich habe sofort gekündigt, als ich das erste Video hochgeladen habe. Präventiv. So schlau von dir. Das war auch, ich habe gedacht, ich gehe jetzt zu YouTube, weil mein Plan ist, davon zu leben. Das ist ein guter Plan. Das ist eine gute Idee. Vielleicht musst du mal anfangen, währenddessen ganz viel zu essen. Ja, nee, der Plan war, wir nehmen nicht mehr so oft Podcast auf, ich muss irgendwas machen. Und dann habe ich das gemacht. Aber jetzt, vielleicht kann ich ja bald aufhören mit YouTube, wenn wir wieder Podcasts aufnehmen. Auch weg. Richtig. Ja. Dann will ich noch ein paar weitere Sätze mitteilen. Hier ein Rätselsatz, wo ihr rausfinden müsst, welches japanische Wort zu dem ungewöhnlichen deutschen Wort in diesem Satz gehört. Wir zeigen dir, wie man das Witzblatt kauft. So, was heißt Witzblatt auf Japanisch? Das Manga? Nein. No. Manga, aber ja. Es wäre wahrscheinlich, würde wahrscheinlich besser passen, ja. Sashi? Nein. Spiegel. Das ist Dojinshi. Oh, hä? Ah. Ja. Ja, das frag ich dich auch. Wieso denn ein Witzblatt? Man, das muss man noch nicht mal übersetzen. Aber nur für die Nerds nicht. Ja. Ja. Aber hier für Nerds, die wahrscheinlich auch diesen Satz oft sich selber schon gedacht haben. Das Mädchen in der Anzeige erquickt mich jede Nacht. Okay. Und ein bisschen aus der Frisurenabteilung. Ich lobe mir die Zwillingsschwänze. Sehr gut. Mhm. Das erquickt so mich das. Tatsächlich sehr. Also, liebe Japaner, die ihr damit Sprache lernt, ihr könnt euch gut einfangen mit so den ganzen Sätzen. Aber ganz ehrlich, ja. Das klingt genauso wie damals der Spruch von meinem Lieblingsjapaner Jumpy. Ich habe keine weiche Eier. Und damit meinte er? Dass er keine Weicheier hat. Was? Nein. Dass er... Ach so, dass er kein Weicheier ist. Ich habe selber gerade gebotscht. Ja, und zu diesen Sachen, die du erzählst, möchte ich den nächsten Satz direkt anfügen. Empfindet dieses Mädchen die Scham nicht? Also dieses Mädchen empfindet die Scham ganz bestimmt nicht. Also ich würde sagen, ist auf jeden Fall drin in der Bibel. Ist dieser Satz auch in der Bibel? Mit einem Niesen zerstört ein Haus die jüngere Schwester des Hexeleins. What? Und hier der Satz, ich möchte die Gesichter eurer Eltern sehen. Also eigentlich sind alle gut, aber ich lese nur die besten vor. Hier ist noch ein schöner, der direkt einem schon irgendwie so ein Bild malt von einem Abenteuer, das bald geschieht. Sie können durch die Schublade des Tisches zu verschiedenen Zeiten gehen. Ich weiß, worum es geht. Es ist Doraemon. Es ist wahrscheinlich Doraemon. Doraemon. Und hier, das sind vollkommene Werke, außer dass nur für Erwachsene das sind. Und hier eine Sache, die einem eigentlich immer mal wieder passiert und auch immer für einen großen Lacher gut ist. Er hat es unwillkürlich wegen der Gewohnheit gut geschüttelt und ist von sprühendem Wasser angegriffen worden. Oh Mann. Das klingt so, das geht jedem Barkeeper häufig so. Ja. Das klingt so wie eine Übersetzung im zweiten Semester Japanisch in der Klausur oder so, die man dann schreibt. Ja. Nah am Text bleiben. Von sprühendem Wasser angegriffen worden. Wie kühn seid ihr, dass ihr uns nicht beachtet? Ich mag diese schönen Worte, die benutzt werden. Und auf diesen leicht heroischen Satz folgte natürlich, ich denke, dass dieser Schulbadeanzug sehr gut sie kleidet. Ja, sieht hot aus in dem Schulbadeanzug. Ja. Kennt man ja aus Deutschland. Den Schulbadeanzug. Ja, ein Satz, der auch hier im Podcast schon oft vorkam. Das interessiert mich nicht. Perfekt. Das interessiert mich nicht. Ja. Das habe ich ganz oft gedacht in letzter Zeit. Ich habe sogar gesehen, dass in unserem Podcast nehmen wir häufig, es hören wahrscheinlich viele Autoren von Spiegel Online und Süddeutsche Zeitung und Weiß unserem Podcast, dass da ein langer Artikel darüber war, dass was das bedeutet, wenn Leute das interessiert mich nicht unter Artikel schreiben in die Kommentare. Wirklich? Ja. Also jetzt schreit's zum Himmel. Ja, wir müssen mal irgendwann das hier alles absichern und die ganzen Plagiateure anzeigen. Da müssen wir auch nicht mehr arbeiten. Oder wir nennen unseren Podcast jetzt einfach Quelle für spiegelonline.de. Ja. Schweißer aus der Quelle für spiegelonline.de. Spiegelonline.de. Oder einfach spiegelonline.de. Wir kommen bei spiegelonline.de, dem Podcast vormals genannt Moralpathologie. Jetzt kommt ein Satz, der ist mir ein bisschen rätselhaft, was das bedeuten soll. Letzte Kindergartenkleine wachsen zu seelisch. Sie sind kein bisschen niedlich. Was? Letzte Kindergartenkleine? Letzte Kindergartenkleine wachsen zu seelisch. Sie sind kein bisschen niedlich. Tatsächlich sehr rätselhaft. Ja, aber stimmt. Ich glaube, ich will nicht wissen, was das bedeuten soll. Ja. Das ist, glaube ich, ziemlich unangenehm, die wahre Bedeutung zu wissen. Nächster Satz, nützlich für Leute, die, sagen wir mal, oft geärgert werden. Triezt du mich? Triezt du mich? Das ist die japanische deutsche Übersetzung von Are you talking to me? Are you talking to me? So in etwa. Das war doch bei Taxi Driver in der Szene, deswegen gucke ich das nie synchronisiert, wenn mich das immer nervt. Triezt du mich? Triezt du mich? Triezt du mich? Triezt du mich? Hier ein bisschen so ein Spruch für Frauen, die auch, sagen wir mal, aktiver sind in ihrer Lebensleben, können sagen, nun frage ich ihn, werden Sie mein Herr? Oh, das ist ja süß. Und hier, wenn man so mit seinen Girlfriends unterwegs ist und die sagen, ja, der neue Freund im Hart ist doof, dann kann man direkt antworten, was hast du? Beneidest du vielleicht? Ah, ja. Beneidest du vielleicht? Ja. Blank. Wahrscheinlich wird dann die Freundin direkt sagen, kommen wir heute gefühlsmäßig in ein Rededuell nicht? Jetzt ist es aber nicht aus Monkey Island, wo die Sachen genommen haben, oder? Kann sein. Und hier jetzt gerade beim Release von dem besten Spiel Fallout 4 vielen bekannt, reihen sie sich zum mitternächtlichen Verkauf des Spiels. Ja, stimmt. Da haben sich ja alle extra reingeklickt in den PlayStation Store, um das runterzuladen. Ja. In die lange Klickschlange. Ja. Tja. Und wir wundern uns noch, warum die Japaner nicht ordentlich Deutsch lernen. Ja. Dabei sollen sie sich doch integrieren, oder wenn die hierher kommen. Sprache. Nicht wie ich in Düsseldorf einfach da ihre japanische Diaspora bauen. Auf dass ich ein Herr werden kann. Das sind ja auch alles Wirtschaftsflüchtlinge. Ja, das stimmt allerdings. Immerhin kam's gar nicht schlecht. Ist der Ansatz sicherlich nicht schlecht mit Sachen, die einen interessieren, wie zum Beispiel Perversoid-Stuff. Ja, versuchen den Leuten die Sprache beizubringen. Ja. Dann ist es auf jeden Fall interessanter als Halbleiter. Ja, oder Klärschlammverklappung. Ja, das stimmt. Ich mache noch, glaube ich, zwei oder drei Sätze und dann den Rest sollen die Hörer selber sich durchlesen, weil alle Vorlesen dauert so lang und es sind einfach viel lustig. Beispiel hier, diese sind noch, da geht es ein bisschen in die sexuelle Richtung. Ne? Sie lehnt ab, mein Sklave zu werden, aber sie ist dafür begabt. Ja. Dann noch ein Satz, der ja, wichtig ist, einfach, finde ich, ist eine wichtige Sache. Warnen Sie Ihre Tochter davor, denn es wimmelt von vielen Sonderlingen hier herum letzthin. Letzthin, also in letzter Zeit, meint ihr wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hier herum ja, letzthin. Also ich sag's nochmal, warnen Sie Ihre Tochter davor, denn es wimmelt von vielen Sonderlingen hier herum letzthin. Ich glaube, da war auch ein gutes Quiz drin in dem Thema. Das stimmt. Jeder muss die beste Übersetzung, die gemeint ist, sagen. Und hier noch, würde ich sagen, noch den letzten Satz, wo wieder, glaube ich, ein Bedeutungswechsel in irgendeinem Wort stattgefunden hat, sodass es nicht mehr so ganz normal klingt. Sie hat manch einmal mit der Faust die Hasenpuppe gewichst, um ihren Stress niederzuschlagen. Ich glaube, da hat sie Schlagen und Wissen einfach vertauscht. Lies mal bitte den Satz nochmal von vertauscht diese beiden. Sie hat manch einmal mit der Faust die Hasenpuppe niedergeschlagen, um ihren Stress zu wichsen. Ja. Das macht viel mehr. Ich glaube nicht, dass es vertauscht ist. Naja. Ich habe gesagt, es war der letzte Satz, aber einen will ich noch bringen. Persönliche ist das Note. Die Zugabe? Gerade die Liebe ist alles. Ah. Oh. Kosso. Ja, tatsächlich Kosso. Das ist eine. Aus dem Englischen ins Japanische und wieder ins Deutsche übersetzte Beatles-Lyric. Ja, den Rest müssen die Leute selber lesen. Ich schicke den Link dem irgendwem und dann gucken wir mal, ob es irgendwie den Leuten ankommt. Ja. Sehr schön. Kommt natürlich in die Shownotes. Das war's. Ja. Sehr, sehr schöne Sätze dabei. Sinnvolle und im Alltag durchaus gebrauchliche Sätze. Ja, und noch eine Sache, die ich noch dazu sagen möchte, der Autor hat nicht nur dieses deutsche Wörterbuch gemacht oder deutsche Lehrwerk, sondern auch ein französisches. Aber da müssen unsere französisch sprechenden Hörer selber ihre Freude drin finden, denn ich kann dafür nicht gut genug Französisch. Das lustig. Schade, da müssen unsere Kollegen von Humoralpathologie. Von Humoralpathologie. Pathologie du Humoral. Genau. Pathologie du Moral. Ja, stimmt. Bonjour, oui. César de Baguette. Scheiße. Ja. Schon mal per Roger, schon mal per Henning. Comedy Bronze. Ist ja fast so lustig, wenn wir versuchen, Schweizer nachzumachen. Das stimmt. Nun gut, ich hörte, es sei noch ein Philipp Lahm im Spiel, oder sollen wir die Folge beenden und eine Nano-Folge aufnehmen? Nee, lass uns doch noch, Philipp Lahm machen. Gehen wir in die Verlängerung mit Philipp Lahm? Wir gehen in die Verlängerung, weil wir heute so viele zusammenhängende Sätze hatten, möchte ich jetzt gerne auch noch ein paar Einzelsätze, disjunkte Einzelsätze machen zum Abschluss. Das finde ich gut. Ist ja mein Fetisch. Wessen nicht, Roger? Dann kommt wenigstens einer auf seine Kosten. Die ganzen Sonderlinge, die hier Podcast aufnehmen. Und zwar hier herum letzthin. Autokauf und dann. Hallo, kaufe morgen beim Händler in Autobar direkt. Wie funktioniert das dann mit dem Wegfahren? Ja, vielleicht hätte ich da mal gucken sollen. Ja, du warst hier auf der falschen Plattform. Was unternehmen, wenn man Schimmel gegessen hat? Nächstes Thema. Mückenstich wurde zu Bubbel. Ja, die hat wohl aus dem Mückenstich einen Bubbel gemacht. Hallo, wir haben folgendes Problem. Das Pferd von meinem Freund dreht total durch, wenn es in Berührung mit Strom kommt. Mann, was ein Problem. Bei meinem eigenen Pferd ist es gar kein Problem. Ja. Wow. Doch, Pferde sind so komische Wesen. Die mögen nicht unter Strom gesetzt werden. Die sind ganz intelligent. Ja. Die besseren Menschen. Ja. Mhm. Brauche so schnell wie möglich den Körperbau der Blindschleicher. Das ist ja, interessanter Ansatz fürs Fitnessstudio. Blindschleicher. Wenn man seinem Personal Trainer sagt, weißen Sie, was ich will. Blindschleicher. Ja, okay, dann erstmal die Arme. Posttransformation. Gut, dann gibt es eine Frage für Henrik. Arbeiten an der Uni? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Mal eine Frage. Wenn man in der Uni arbeitet, hat man da sein eigenes Büro, wo man auch seine Experimente durchführen kann? Wenn ja, verdient man da gut? Und wie heißt der Beruf? Wow. Ja, nein, Prüfungsamt. Experimente? Ja. Kommt drauf an, was die Experimente. Zum Beispiel findet die mein Gegenüber raus, dass ich keine Hose anhabe heute. Fast wie Tagesschau. Ja, genau. Ja. Nächste Frage. Selbstmord überwinden? Fragezeichen. Wird schwer. Ja. Nächste schöne Frage. Wenn mein Freund in sein Nether-Portal geht und dann wieder raus, kommt er immer bei meinem Haus raus? Kann mir jemand helfen? Moment, das ist eine Frage aus der Zukunft. Ja, das kennt man ja, wenn die Freunde immer bei ihrem Wohnzimmer stehen. Ja, scheiß Portale. Das war echt noch alles viel einfacher, bevor die Portale erfunden waren. Wo man einfach noch angerufen hat oder zu den Leuten einfach vor die Tür gelaufen ist und geklingelt hat. Ja. Tja, ja. Aber Aperture Science, gell? We do what we must because we can, oder so. Und Apple Watch. Nächstes Thema. Hilft Laufen beim Hüft-, Po- und Beinspeck abnehmen? Nein, am meisten hilft auf dem Arsch sitzen. Ja, vielleicht hat es die Person auch, denn sie schreibt weiter, habe dicke Beine und nun Entenpo. Entenpo! Und nun. Sehr spezifisch. Das klingt nach so was ganz spitz Zulaufendem, wie so ein Entenbürzel. Also da ist irgendwas nicht okay. Ja. Mhm. Oder ist einfach der ganze Po in Form einer ganzen Ente? Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt Leute, die das auch gut finden. Also warum nicht verstellen? Ja, ja dann. Ja, das stimmt. Anaconda oder so. Info. Hashtag. Nächste Frage zum Thema Frage und Thementext passen immer gut zusammen. Vergebener hat Interesse an mir. Soll ich ihn küssen etc., obwohl vergeben? Zu den Themen Vagina, Erotik, Penis. Okay, da ist schon klar, worauf sie hinaus. Schon ein bisschen weiter, ja. Sie meint also, sich zu ihm legen. Ja, auf sein Lager legen. Ist aber nicht. Bloß nicht mit den Fußnägeln zusammen. Nee, das ist gar kein Fall. Das ist ein Gräuel. Dumme Kinder. Das ist gar kein Problem, wenn man einmal sich den Traum erfüllt, Fallschirm zu springen und dann mit seinem Po auf einem Penis landet. Der Richter, so war's. Was? So plausibel. Ich bin nicht. Ich würde es bezweifeln, wäre es nicht so plausibel. gut, nächstes Thema. Sagt mir eure peinlichsten Wortverwechslungen und Verhaspler. Hi, wie zum Beispiel bei mir Assassin's Creed Unititty. Das ist echt mega peinlich. Auf jeden Fall. Vor allem nicht plausibel. Nee, gut. Und nun eine Frage für unsere spießigen Kollegen. Zu welchem Preis kann man eine Wohnung kaufen? Kann mir jemand sagen, wie viel eine Wohnung kostet, was es für verschiedene gibt und so weiter? Es gibt ja irgendwie 1-2-3 Zimmerwohnungen. Kann mir das jemand erklären? Ich meine, eine 2-Zimmer-Wohnung sind dann 2 Zimmer plus Bad plus Küche, oder verstehe ich das falsch? Was kaufen sich Studenten? Fragezeichen. Normale, die nicht im Geld schwimmen. Was haben keine. Beispielsweise Sami Slimani, Ankat Maren und Tobi für eine Wohnung in Klammernzimmer? Fragezeichen. Also ich kenne nur Studenten, die sich 2-Zimmer-Wohnungen gekauft haben, und die haben dann wirklich nur Küche, Bad. Das ist total kacke, weil die irgendwie immer im Bad schlafen. Ist ja immer in der Badewanne. Einer duscht immer in der Spüle. Und einer ist in der WG immer auf der Küchenarbeitsplatte. Das ist total kacke, wenn man sich morgens dann einen Kaffee kocht. Der will noch nicht aufstehen. Ich habe erst nachmittags Uni. Ja. Ich war gestern noch im Clubhaus. Lass mich in Ruhe. Gut, daran anschließend direkt. Darf man kleine 5 Meter Windräder auf seine Grundstück bauen? Hi, mir gehört ein Stück Land, Klammer, auch verkannt als zweites Grundstück auf dieser Erde, und da ist eine Menge Platz. Also nicht auf dem Mond. Das muss man natürlich spezifisch dazu sagen. Becker hat das, ja. Becker hat das. Und mit einer Menge, in Klammern Anspielung auf SpongeBob, Fantasie, kann man sich seinen eigenen Mini-Windräder bauen. Was? Wieso SpongeBob? Ja. Der wohnt nicht in einem Windrad. Niemand bei SpongeBob wohnt in einem Windrad. Hey, aber immer wenn man intellektuell rüberkommen will, dann braucht man immer mal ein SpongeBob. Das stimmt. Es ist nicht verkehrt, aber dann muss man es richtig zitieren. Ja. Wenn es um eine Ananas geht oder um so eine Osterinsel-Kopfstatue oder um einen Stein, dann kann man SpongeBob zitieren. Also die meinten in Wirklichkeit eine 5 Meter Ananas-Statue. Ja. Ich glaube auch. Okay, dann ergibt es Sinn, das darf man. Auch bekannt als Mini-Ananas-Statue. Gut, nächstes Makro-Ananas. Nächstes Thema. Bekannte fragte mich, wo man für solche Schuhe in Klammern Stöckelklotschen Einlagen herbekommt. Das Sanitätshaus hat nur welche plattlatscht. Ja, man geht halt einfach ins Geschäft, zum Beispiel in die Wollwort, und sagt, haben Sie hier Einlagen für Stöckelklotschen? Und schon wird einem die Dame behilflich sein. Ja. Ja, und da kosten die dann auch nicht 80 Euro wie die Plattlatschen einladen in der Orthopädie. Ja. Ich war beim Zinser letzte Woche mit meiner Schwester, und da war wirklich einer auf der Rolltreppe mit 2 Krücken und Crocs an. Der war ein Selbstmörder. Das kann nicht gut gehen. Das war vor allen Dingen lustig, weil wir auf dem Weg nach oben in den Rolltreppen uns darüber unterhalten haben, warum alle Angst haben vor Crocs auf Rolltreppen. Und auf dem Rückweg war der dann da auf einmal. Ach so, ich dachte, ihr habt darüber gesprochen, während der vor euch war. Nein, so ein bisschen passiv, der wurde dann einfach hinteleportiert durch das Portal. Ah ja, das gute Witzportal. Das gute Ironie des Lebensportal. Ja, das war so ironisch wie die Neuauflage von Ironic. Nein, die ist leider ein bisschen blöd. Echt? Das alte war so schön. Jagged Little Pill, das beste Album. Es ist ein gutes Album, aber wie das schon Ed Byrne gesagt hat, das Lied sollte nicht Ironic, sondern Unfortunate heißen, weil nichts davon ist Ironic, es ist alles nur Unfortunate. Ja, aber das passt nicht ins Versmaß. Ja, ist immer schön, immer wenn ich diesen Podcast aufnehme, dann erfahre ich mal was Neues in der Welt der Popmusik der 14 und 15-Jährigen. Nächstes Thema. Von Zauberbraut 2013. Was bekommt die Führerscheinstelle über die Führerscheindateinummer alles raus? Zu den Themen, was besagt es und was für Auskunft? So schöne Themen, was besagt es? Kriegt alles raus. Ich verstehe es nicht. Egal, nächste Frage für Roger. Unendliche Festplatte. Wäre es theoretisch möglich, eine Festplatte zu bauen, die sich selbst erweitern könnte? Also zum Beispiel, ich mache eine Datei drauf, die 200 MB groß ist, und die Festplatte erweitert sich dann automatisch um 400 MB? Ja, das gibt es, aber nur bei Harry Potter. Clever thinking. Ich finde, das ist ganz gefährlich, in diese Richtung überhaupt zu denken, weil das ist der Untergang der Menschheit. Irgendwann ist diese Festplatte so schwer, wenn da so viele Daten drauf sind, dass die Erde in sich zusammenbricht. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Nächste Frage. Was tun, wenn man mit seinem Schwarm schwimmen gehen muss? Hallo, ich habe gerade ein Riesenproblem. Ich habe morgen mit meinem Schwarm, in Klammern 7b, schwimmen und habe keine Ahnung, was ich tun soll. Er weiß, dass ich ihn liebe. Und sonst hat er mich immer angeguckt. Ich wollte ihn ansprechen und meine Freundin hat ihn verjagt. Sie hat richtig laut seinen Namen gerufen. Ich habe sie geschlagen. Sie hat A geschrien und hat sich entschuldigt. Er ist weggelaufen, weggerannt, hat heute Heute hat er keinen Blick auf mich geworfen. Er stand hinter mir etwas weiter weg, meine Augen standen unter Tränen und ich habe mich von Weitem umgedreht und er hat mich angeguckt. Was soll ich davon halten und was machen? Danke, im Voraus. Später hat er sich einen Döner geholt und hat sich dann auch wieder etwas weiter weggestellt und mich nicht angeguckt. Ich finde es immer erstaunlich, dass die immer noch Schwarm sagen. Da muss es doch mal irgendein neues Wort geben. Ja, aber Schwarm, das ist so das häufigste Wort bei guten Fragen. Ja, das ist komisch. Schwarm. Ich finde, dass es das gehalten hat, das ist doch ein Zeugnis. Ja, es sollte eigentlich EDM sein, irgendwie Especially Designated Male oder weiß ich auch nicht. Ja, genau, ja. Das ist vor allem ist das, ja. Das ist hip, EDM mögen die. EDM. Also ich find, irgendwie... Bist du irgendwie in so einen komischen Gossclub gegangen oder was ist los mit dir? Hast du zu viel ASP gehört? ASP hat keine guten Lieder gemacht, aber dafür ist es trotzdem schön, dazu zu tanzen. Ja. Und kann man zu viel ASP hören? Ja. Die Antwort lautet ja. So, nächstes Thema. Nächstes Thema, auch zum Thema Musik. Wie heißen die Bonustracks auf Klassik? Bitte Antwort. Was? Ja, bitte Antwort, das ist ein gutes Ach, ich bin hier auf gute Frage, ich wollte keine Gegenfrage. Opus 71 natürlich, Mann. Beethoven's Hidden-Track. Also das Köchelverzeichnis. Weißt du, wenn das Köchelverzeichnis zurückspulst, ne, da ist noch ein Track davor. Nächstes Thema. Was kann ich gegen meine nächtlichen Wadenkrämpfe machen? Im letzten Drittel der Nacht überfallen mich oft starke Wadenkrämpfe. Magnesiummangel hilft nicht. Nee, das ist richtig gut. Mangel ist da ganz schlecht. Nächstes Thema. Die Tante Anna mit dem Knoten kommt am Sonntag zum Kaffee trinken. Da müssen wir Anzüge tragen und die Tante Anna singt mit uns. Dann gibt es Sahnenockerln und sie erzählt von neuen Erziehungsmethoden der Gouvernanten zu ihrer Zeit. Was kann man als Ausrede nehmen, um nicht daran teilzunehmen, in Klammern Kaffee trinken? Nächstes Thema. Warum kann Borussia Dortmund nicht in der Champions League gegen FC Barcelona spielen? Moin Leute, ich hätte da noch eine Frage. Und zwar habe ich mal gehört, dass es nicht möglich ist, dass Dortmund gegen Barcelona spielt, in Klammern Champions League. Und damit meine ich die Gruppenphase und in den K.O.-Spielen aber Real Madrid schon. Ich glaube, ich habe es bei den Champions League-Gruppenauslosungen gehört, dass Dortmund höchstens im Finale gegen Barcelona spielen kann. Eine Antwort wäre hilfreich, LG. Und die Antwort ist natürlich, Dortmund spielt überhaupt nicht in der Champions League. Das ist ein guter Grund. Werden die nicht eingewechselt, wenn irgendwie Bayern die werden, alle auf der Ersatzbank sind? Ja. Wenn Bayern aufgibt, sonst kommt Dortmund und sagt, okay. Ja, Mann, lass uns nochmal breitschlagen. Da muss halt, ja, let Daddy handle this. Ja. So, jetzt habe ich noch drei ganz kurze Themen. Okay, wir versuchen nicht zu unterbrechen. Wie verzaubert man in Minecraft Suppen mit Direktplatten? Nächstes Thema. Kaspersky lässt mich nicht mehr auf mein Handy. Who's the man? Kaspersky. So, und zu allerletzt noch. Gibt es noch echte Metzgersfrauen, die mal auf die Fleischtheke hauen und mit rosa Backen sagen, hier wird nur kiloweise gekauft? Kiloweise. Ein bisschen viel. Ja, wenn dann nur auf D-Max. Echte Männer. Echte Metzgersfrauen. Ein Kilo Fleisch. Mindestens. Die Männer, die Fleisch noch kiloweise kaufen. Ja, Fingerhut für Fäuste. Das stimmt. Fingerhut. Ja, der Fäustling. Ja. Jedes Mal gehe ich wieder am Pizza-Burger vorbei, weil das so ein schöner Werbespruch ist. Ja. Und denke, sollte ich es nicht kaufen, nur wegen des Werbespruchs? Ja. Die Antwort lautet nein. Es schmeckt nicht gut. Ich kann es empfehlen. Bisher ist die Antwort immer nein. Aber beim nächsten Humoralpathologie weiß ich, was ich esse. Fingerhut für Fäuste. Scharlachbecher für Fäuste. Schierlingsbecher. Ja. Scharlachbecher gab es immer im Kindergarten. Aber ihr habt mal trotzdem gelacht, ne? Ist ja mal egal. Bin nicht mehr ganz so fix im Kopf. Haben wir noch was? Nein. Die Tasties. So lange müssen wir noch stagnieren. Okay, dann stagnieren wir noch kurz auf den Tasties und wünschen dann allen eine schöne Woche, mhm, oder? Bis zur nächsten Woche, wenn wir wieder da sind. In unserem halbjährigen Podcast. Vielleicht auch ein schönes Wochenende, je nachdem, wann das rauskommt hier. Oder schöne Ferien, gutes neues Jahr. Oder einen schönen Start. Ich habe mein Tasty ja schon gesagt. YouTube-Kanal, so ein Schau ist ja gut. Alle reingucken. Also ein Selbst-Tasty. Es ist tatsächlich relativ gut. Also zumindest ist es mal tatsächlich ein Spiel, was nicht von allen gespielt wird. Ja, und deswegen, das ist so eine Nische interessiert das, dass das auch wirklich 12 Leute abonniert haben. Aber ich freue mich wirklich über jeden. Ja, ich meine, das ist ja, muss ja vielleicht mal sagen, das ist ja praktisch ein japanisches Spiel, wo du praktisch die Live-Übertragung machst, in dass ein Deutscher verstehen kann, was da passiert. Genau, ich erzähle auch darüber hinweg einiges. Wenn nicht ganz viel so Story ist, dann erzähle ich auch mal, wie das so funktioniert mit Unterhose kaufen und wie die komischen Gesetze zu Kinderpornografie in Japan sind, die einen immer wieder schlucken lassen. Recht kotzen. Oh. Oder sauer aufstoßen oder kaltes Kotzen. Also mein Tasty ist Star Wars Episode 1 bis 3. Und zwar in der Edition mit der Freundin zusammen gucken. Das ist, wenn man dann jeden Film nach 20 Minuten so ausfadet und dann in den nächsten übergeht. Weil sie einschläft? Ja. Aber ich verstehe das nicht, weil es war so spannend. Die sitzen auf dem Sofa und reden darüber, dass die Leute töten müssen. Und am Ende, da kämpft Yoda. Ey, voll geil. Das wollte ich schon immer sehen. Das ist echt ein Wet Dream. Ja, das Doofe ist, dass wir dann haben wir gestern also Star Wars geguckt, den ersten. Und dann kam immer die Frage, das ist doch der Planet, wo Anakin auch war, oder? Und dann muss man immer in der Cantina-Szene auf Pause drücken und dann sagen, okay, also das hier ist Ponda Baba, der kommt da auch mal her. Also, ganz kurze Zwischenfrage, hat deine Freundin keinen Star Wars-Film gesehen bisher? Hat sie gesehen, aber also alles vergessen. Und vor allem nicht mit so viel interessanten Informationen, die einem ein Henning geben kann. Meine Frage ist, hat deine Freundin noch nie einen Star Wars-Film gesehen? Doch, die hat er. Achso, okay, ich hab's nicht gehört. Aber es ist so lange her, dass sie sich nicht mehr erinnert. Die weiß auch nur so Sachen wie, ach, da fliegen die doch in so einen Graben am Ende. Ich sage, ja, das kommt schon. Und dann kriegt Chewie keine Medaille. Oh. Ja, das war ein bisschen komisch. Wahrscheinlich war der einfach zu gut. Ja, aber... Naja, der war ja nur der Assistent, ne? Der war auch kein Mensch. Ja, der war kein Mensch und nicht White. Das Disgusti, das sich da gleich anschließt, ist ja der Force Friday, der auch zwischendrin war, wo dann Looping Chewie und Chirby verkauft wird. Was, wie heißt das? Chewie Furby? Ja, Chewie Chirby. Ja. Keine Ahnung. Aber Looping Chewie fand ich wirklich beleidigend. Ich muss auch jeden Morgen lächeln, wenn ich meinen Darth Vader Toast esse. Da würde ich auch lächeln. Ich habe auch ein Tasty. Hast du dir auch das endlich den Star Wars Droiden tätowiert? Ist dein neues Tattoo dein Tasty? Nein, ich habe immer noch kein Tattoo. Ich habe immer noch kein Tattoo. Den Gong Droiden? Nein, mein Tasty ist sehr lustig und sehr, sehr lustig. Wow. Und zwar, es wird immer besser. Das Ende von Episode 7. Nein, wo es ist... Han Chewie euthanasieren muss, weil er sogar verletzt ist. Nein, es ist eine Serie, eine TV-Serie, eine sehr kurzweilige TV-Serie, die deswegen kurzweilig ist, weil sie lustig ist, sehr lustig und ist eine TV-Serie. Auch nur 21 Minuten geht pro Folge. Die TV-Serie heißt Brooklyn Nine-Nine, da hat gerade die dritte Staffel angefangen. Es ist wirklich, also es ist extrem lustig. Es ist eine Comedy und es ist so 100.000 Mal besser als How I Met Your Mother und 100.000 Mal besser auch als Pi mal Daumen, 100.000 Mal besser als wie heißt es? Big Bang Theory. Mit Penny und genau, ja. Es ist wirklich großartig. Das sind keine Benchmarks. Ja, ich weiß, aber alle sagen, es ist so lustig, du musst es gucken und dann ist es gar nicht lustig. Aber das ist wirklich lustig. Also Brooklyn Nine-Nine ist wirklich ganz lustig. In der zweiten Staffel geht es ein bisschen, finden sie noch mehr zu ihrem Witz. Genau wie bei Parks and Recreation. Also ich hatte die erste Folge gestern und ich fand es nicht so lustig, ehrlich gesagt. Das war so ein bisschen Das ist auch noch nicht so lustig. Du musst erstmal 10 Folgen gucken, dann wird das schon lustig. Ja. Aber 10 Folgen sind ja nur eine Stunde. Ja. Und Tim, was ist dein Tasty? Ich habe keins. Weil Flatterball aus ist. Hast du ein Disgusti? Außer Force Friday, das war schon. Also ich habe sogar zwei Tastys, obwohl ich einfach gesagt habe, ich habe nur Disgustis. Ich habe nämlich ganz viel Musik gehört in letzter Zeit und habe zwei schöne Alben gefunden, die alle hören sollen, wenn sie Lust haben. Das eine, Das eine ist Jagged Little Pill von Malina Ariset. Oder wie sie heißt. Nein, das eine ist das Album, wo du mich eben drauf gebracht hast, durch dein Liebe-Quiz. Das Album 666 von Aphrodite's Child. Aphrodite's Child ist eine Band, die halb besteht aus Vangelis und halb aus einem anderen Griechen, der später in Deutschland Schlager singt. Costa Cordalis. Aber es ist nicht Costa Cordalis. Hä, gibt's da noch einen? Das gibt's da gar nicht. Ich wollte gerade das sagen. Na, das müsst ihr dann selber rausfinden. Vicky okay. Leandros. Also, das Album 666. Und das zweite Album ist von Harry Belafonte, Live at Carnegie Hall. Also, wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, warum dieses komische Bananenbrot-Lied so beliebt ist, dann könnt ihr das hören und dann werdet ihr wissen, man kann das tatsächlich auch als schönes Lied machen. Also, es ist Top-Hits drauf, der Bananensong ist drauf, Jamaika Farewell ist drauf, das Lied Matilda, wo er sein Publikum das Lied singen lässt und die sind alle ganz gesittet dabei. Es muss irgendwie 1940 aufgenommen worden sein oder so. Aber es ist sehr gut. Also Harry Belafonte, Live at Carnegie. Oh, da freue ich mich doch, morgen wieder zur Arbeit zu gehen. Dann kann ich das morgen hören. Beim Sachen in Datenbanken eingeben. Ja. Cool. Das ist meine Empfehlung. Das ist schön. Du hörst lauter Sachen für alte Leute. Ja, Tim, wie stehst du jetzt da ohne Tasty? Das ist wirklich sehr gut. Ganz, ganz bloß stehe ich da. Du wirst halt kein Tasty mehr geben und dann am Ende zur Offenbarung aufwachen, dass es vorbei ist und dass es das Tasty nicht mehr gibt. Das willst du nicht nochmal allen Hörern antun. Ja. Ja, das kann ich verstehen. Ich würde mich auch schämen. Mein Tasty ist, dass diese Scheiße jetzt endlich vorbei ist. Ja, das klingt nach einem awkwarden Schluss. Ist doch super. Ende, ne? Yeah, Rebel. Ja, jeder, der das bis hierhin gehört hat, darf sich auch ordentlich auf die Schulter klatschen und uns folgen auf Twitter, zum Beispiel bei @Beckertosaurus, bei @BenK2000, @TimSchierbaum, @RogerBraun und @SunSunChao auf Twitter und YouTube. Bei humoralpathologie.de gibt es alle alten Folgen, wenn ihr die nicht im Feed findet. Bei Facebook gibt es auch eine Humoralpathologie-Seite, die man liken kann. Oder wie das heißt, keine Ahnung. Und was habe ich noch vergessen? Genau, E-Mails könnt ihr uns schreiben. @humoral, weiß ich gar nicht, wie ist die Adresse? humoralpathologie@gmail.com. Da schreiben uns zurzeit immer nur so Bots. Also cool. Es wäre schön, wenn auch mal echte Menschen schreiben. Und wer ein schönes Anagramm von seinem Namen haben möchte, twittert einfach @Beckertosaurus. Ich bin nämlich gerade wieder total dabei, weil ich habe Scrabble entdeckt und entdeckt, dass man mit Scrabble-Buchstaben hervorragende Anagramme macht. Richtig, und wir sind alle ganz schön alt, wollte ich noch mal sagen. Und wer ein Palindrom von seinem Namen möchte, der tweetet Otto @SunSunChao. Oder Erika. Nee, das geht nicht. Sehr gut. Aber ich weiß dann Bescheid. Aber Frauen tweeten Anna. Dann sagen wir auf Wiedersehen, ne? Und sagen alle, die jedes Mal Omata sagt, ne? Und wir sehen uns wieder in der nächsten Dimension. Schon jemand zurück? Anscheinend nicht. Da rede ich mit mir selber. Und dann kann niemand hören, was ich sage. Eine Kuscheldecke. Also wir fahren im Januar in die Schweiz zur Taufe des Patenkinds. Ah. Was man jetzt so macht mit plus 30. Ah, ja. Und deswegen machen wir auch keinen Podcast mehr. Aber nur noch langweilige Geschichten haben. Grünkohl essen und Taufe. Tja, ich kann was Schönes erzählen. Das würde sich ja dann anbieten. Becker, wir zwei machen dann einfach einen Spin-off-Podcast, oder? Für die jungen Gebliebenen. Für die jungen, cool gebliebenen 26-Jährigen. Genau. Die für immer 26 Club. Ja. Podcast. Ja, 27 ist ja auch Suizidalter, das ist scheiße. Deswegen. Ja. Deswegen. Mhm. Oh. Für Amy. Und Kurt. Und Jeannie. Kurt Russell? Ja, tot? Kurt Russell ist gestorben. Nachträglich mit 27 Jahren. Von 30 Jahren. Das ist ein Tiefschlag. Mhm. Oh, Mist. Oh, ja. Ja. Spin-off-Podcast. Tumoralpathologie. Mit Das klingt wie Tumor. Jetzt nur. Nein, mit Tattoo. Mit Tumor, genau. Dann zu viert. Oh nein, das wird nicht besser. Doch, mit Becker und einem Geschwister von Becker und einem Geschwister von Tim. Ja. Oh ja, Benjamin ist dazu, nehme ich das? Das wäre so geil. Was sagst du, Benjamin? Das beste Konzept, einfach Leute nach Namen und Verwandtschaft aussuchen. Ja. Wir brauchen noch Tumor für Tumoralpathologie. Ich habe, ganz kurz kann ich noch eine Geschichte erzählen, die habe ich Roger gestern schon erzählt. Ich war neulich, letztes Wochenende habe ich mich mit meinem Bruder Benjamin getroffen zum Kaffee trinken in Prenzlberg. Das klingt ziemlich alt. Ja, toll. Ja, aber, und du bist nicht alt, Moment, oder was? Moment. Jetzt werdet ihr rausfinden, warum wo der hast Unterschied ist. Hattest du deinen Kinderwagen dabei? Dein so, jetzt kommt der Unterschied, Baby. Leute. Der Unterschied war, dass uns die Kellnerin die ganze Zeit zugezwinkert hat. Und beim Zahlen hat sie so gefragt, na, zahlt ihr zusammen? Und das war ganz unangenehm. Und danach sind wir Richtung U-Bahn gelaufen und dann meinte ein Mann zu uns auf der Straße, Mensch, nehmt euch doch mal in den Arm, ihr seht ja aus wie nach dem ersten Hochzeitstag. Oh. Ihr seht gleich aus, das ist ja absurd. Hast du ihm dann aufs Maul gehauen, wie es sich gehört? Ja, natürlich. Wie süß. Was? Ach, das wäre mir auch unangenehm. Ja, vor allen Dingen. Dann dachte ich wieder, ach, Berlin. Ist doch schön. Vor allen Dingen, man sieht bei euch doch wirklich, dass ihr verwandt seid, also dass ihr Brüder seid. Ja, auf jeden Fall. Das ist genauso wie wenn Henning und ich da rumlaufen, dann würde sich das keiner trauen, weil wir noch verwandter aussehen. Ja. Also sind wir groß und gefährlich.